Manhattan Transfer. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Dos Passos. Neu übersetzt aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann und Hermann Kretschmer. Komposition Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Teil 1. Drei Möwen kreisen über den zerbrochenen Kisten, den orangen Schalen und verfaulten Kohlköpfen, die sich zwischen den rissigen Planken heben und senken. Und die grünen Wellen schäumen unter der Rundung des Bugs, als die Fähre hin und her geworfen von der Strömung, klatschend und gurgelnd das Wasser zerteilt, schlingert und gemächlich am Anleger zur Ruhe kommt. Mit Kettengeklirr wirbeln handbetriebene Winschen, Sperrgitter werden hochgefahren, Füße überschreiten den Spalt, Männer und Frauen quetschen sich durch die nach Dung stinkenden hölzernen Tunnel des Fährhauses, dicht an dicht, wie Äpfel, die durch den Trichter in die Mostpresse gedrückt werden. Sagen Sie, wie weit ist es von da, wo wir anlegen, bis in die Stadt? Kommt ganz drauf an, wo Sie hinwollen. Zum Broadway. Ich will direkt dahin, wo was los ist. Gehen Sie einen Block nach Osten und dann den Broadway runter und wenn Sie weit genug gehen, sind Sie da. Danke, Sir. Werde ich machen. Gern geschehen. Eine Böe spielte mit dem Haar, das unter der fest anliegenden Mütze hervorragte und trocknete den Schweiß auf seinen Schläfen. Er hatte Blasen an den Füßen und war hundemüde. Aber als das Boot angelegt hatte, spürte er mit einem Mal ein warmes Kribbeln, das ihm durch alle Glieder schoss. Bud wurde von der Menge vorwärts geschoben. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Bud Corpening schob sich steif auf einen der Drehhocker und studierte lange die Preisliste des Diner. Spiegeleier und eine Tasse Kaffee. Gewendet. Was? Die Eier. Wollen Sie die gewendet oder normal? Ach so, gewendet. Der Blick des rothaarigen Mannes glitt von Buds ausgetretenen Schuhen zu den geröteten Handgelenken, die aus den ausgefransten Jackenärmeln ragten, über den dünnen Truthahnhals und schließlich keck zu den forschenden Augen unter dem geknickten Mützenschirm. Mann, Sie sehen ganz schön fertig aus. Bin gerade erst hergekommen. Seit heute Morgen 25 Meilen gelaufen. In der großen Stadt, weil Sie einen Job suchen. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Rat, und zwar ganz umsonst. Lassen Sie sich eine Rasur und einen Haarschnitt verpassen. Und zupfen Sie sich die Strohhalme von der Jacke, bevor Sie sich umtun. Dann finden Sie eher was. In dieser Stadt kommt es drauf an, wie man aussieht. Ich kann gut arbeiten. Ich bin ein guter Arbeiter. Ich sag's ja bloß. Einst gab es Babylon und Ninive, erbaut aus Ziegelsteinen. Athen, das waren Säulen aus Gold und Marmor. Rom ruhte auf breiten Bruchsteinbogen. In Konstantinopel leuchten die Minarette am goldenen Horn wie große Kerzen. Stahl, Glas, Fliesen, Beton, das werden die Materialien der Wolkenkratzer sein. Die millionenfenstrigen Gebäude werden auf der schmalen Insel dicht gedrängt und glitzernd aufragen, Pyramiden über Pyramiden, schimmernd wie der weiße Wolkenturm eines Gewitters. Morton unterschreibt Greater New York Gesetz. 11. Mai 1896. New York, die zweitgrößte Metropole der Welt. Schwester, können Sie mir sagen, wie es Mrs. Thatcher geht? Alles ist gut. Sie sind der glückliche Vater eines gesunden Mädchens. Ach, das ist unser erstes Kind, wissen Sie, und Susie ist so zart. Ed Thatcher war ein kleiner Mann mit einem dünnen, blonden Schnurrbart und blassgrauen Augen. Er ergriff die Hand der Schwester und schüttelte sie, wobei er lächelnd all seine schiefen, gelblichen Zähne entblößte. Das Baby ist schon vor 2 Stunden gekommen. Die Schwester öffnete die Tür zu einem großen, warmen, trockenen Raum. Bettenreihen unter mürrischen Gaslichtern. Ein kränklicher Geruch von Bettwäsche, unter der sich ständig etwas regte, fette und abgezehrte, weiße und gelbliche Gesichter. Und da war sie. Susis offenes, gelbes Haar rahmte ihr kleines, blasses Gesicht ein, das geschrumpft und verzerrt wirkte. Bist du das, Ed? Du mein Güte, Ed, das sind ja Rosen. Oh, wie verschwenderisch. Ich konnte nicht anders, Liebes. Ich weiß doch, wie sehr du die magst. Könnten Sie uns das Baby nicht mal zeigen, Schwester? Ja, ich bring's gleich. Ich hasse sie. Die ist mir richtig unheimlich. Eine gemeine alte Jungfrau. Mach dir nichts draus, Schatz. Es ist ja nur für ein, zwei Tage. Die Schwester brachte einen Korb und stellte ihn neben Susi auf das Bett. Willst du unser Baby immer noch Ellen nennen? Ah, ist sie nicht wunderbar? Sieh doch, sie atmet. Und sie haben sie eingecremt. Wie können Sie sie eigentlich auseinanderhalten, Schwester? Manchmal können wir es nicht. Sind Sie sicher, dass das meins ist? Natürlich. Aber es hat kein Schild. Ich werde gleich eins schreiben. Aber meins hatte dunkles Haar. Sie hat einen entzückenden hellen Flaum, genau in der Farbe von deinem Haar. Das ist nicht meins. Aber Susi. Das ist nicht meins. Susi. Nimm es weg. Nimm es weg. Bitte. Diese Frau hat mein Baby gestohlen. Schatz, um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Moi, je fous le camp in New York. Sobald wir festgemacht haben, gehe ich an Land. Und da bleibe ich dann auch. Ich habe dieses Hundeleben. Der Steward war blond und hatte ein ovales, rosiges Gesicht. Ich habe meine Zigarette. Das Deck neben der Bugwinch war warm und feucht von der salzigen Luft. In schmutziger Arbeitskleidung lagen sie Seite an Seite, in den Ohren das Zischen, mit dem der stumpfe Bug das Wasser zerteilte, während er sich durch die langen, grasgrauen Wogen des Golfstroms schob. Der Konsul wird dich einfach zurückbringen lassen. Dazu muss er mich erstmal kriegen. Und der Militärdienst? Die können mich mal. Und Frankreich ebenfalls. Wie? Du willst Amerikaner werden? Warum denn nicht? Jeder Mann hat das Recht, sich sein Land auszusuchen. Du bist ein Schlaukopf, Emil. Warum kommst du nicht mit, Kongo? Du willst doch nicht den Rest deines Lebens mit Drecksarbeit in einer stinkenden Kombüse verbringen. Kongo richtete sich auf, setzte sich in den Schneidersitz und kratzte sich den schwarzen Krauskopf. Wie viel muss man in New York für eine Frau bezahlen? Keine Ahnung. Eine Menge wahrscheinlich. Aber ich gehe nicht an Land, um mich zu amüsieren. Ich will mir eine gute Arbeit suchen. Kannst du eigentlich nur an Frauen denken? Wieso? Warum denn nicht? Ich meine, ich will's zu was bringen. Europa ist verfault und stinkt. In Amerika kann man was auf die Beine stellen. Spielt keine Rolle, wer deine Eltern sind und wie lange du auf der Schule warst. Da zählt nur, was du auf die Beine stellst. Aber wenn jetzt hier auf dem warmen Deck eine scharfe kleine Frau wäre, würdest du es dann nicht auch gerne mit ihr treiben? Wenn wir reich sind, werden wir jede Menge davon haben. Jede Menge von allem. Der Steward betrachtete die Wolken. Sie zogen von Westen heran, weiß und gleißend wie Stagnolpapier, hochaufragende Gebilde, zwischen denen das Sonnenlicht grell einfiel. Laleur. Also denk dran, Kongo. Am ersten Abend, wenn wir an Land gehen, sind wir weg. Im Morgengrauen ist es an Deck feucht und kalt. Die Reling ist nass, wenn man die Hand darauf legt. Das braune Hafenwasser riecht nach Waschtrog und plätschert sanft gegen den Rumpf des Dampfers. Matrosen entfernen die Luken der Laderäume. Ist heute wirklich der 4. Juli, Mama? Ja, mein Schatz, leider. An einem Feiertag anzukommen ist immer sehr unangenehm. Aber sie werden wohl trotzdem alle da sein, um uns zu begrüßen. Die Hand seiner Mutter umschließt fest die seine. Stewards stapeln Gepäckstücke am Fuß der Treppe. Das Schiff erzittert. Dann ein Stoß, das Rasseln der Ankerketten und schließlich Stille. Sie spähen durch das Bullauge. Wie es aussieht, wird das Wetter doch noch schön. Ich glaube, die Sonne wird den Dunst auflösen. Stell dir vor, Schatz, wir sind endlich daheim. Hier bist du geboren. Und heute ist der 4. Juli. Ja, so ein Pech. Also, Jimmy, du musst mir versprechen, dass du auf dem Promenadendeck bleibst und gut Acht gibst. Ich muss noch fertig packen. Versprich mir, dass du keinen Unfug machst. Versprochen. An jedem Platz des funkelnden weißen ovalen Tischs stand ein Weinpokal neben einem Champagnerglas. Auf 8 schimmernden weißen Tellern lagen 8 Kaviar-Canapés, wie mit schwarzen Perlen bestreute Taler auf Salatblättern, flankiert von Zitronenscheiben und garniert mit einigen Zwiebel- und Eiweißstückchen. Ist bloß nicht. Beaucoup de soin. Geht klar, geht klar. Emil nickte ernst. Sein Kragen war ihm zu eng. Er stellte eine letzte Champagnerflasche in den vernickelten Eiskübel auf den Serviertisch. Beaucoup de soin, porca Madonna. Dieser Mann schmeißt mit Geld, als wäre Konfetti, capisci? Gutes Trinkgeld, du verstehst. Er ist ein sehr reicher Mann, ist ihm egal, wie viel er ausgibt. Emil strich eine Falte im Tischtuch glatt. Wie pas comme ça. Dein Hand ist schmutzig, macht vielleicht einen Fleck. Als Emil sah, dass der Oberkellner sich vor der Tür verbeugte, verzog er den Mund zu einem ehrerbietigen Lächeln. Eine Blondine mit langen Zähnen und einem lachsroten Cape rauschte am Arm eines mondgesichtigen Mannes herein. Dann kamen ein Mädchen mit Lockenkopf und eine stämmige Frau mit einem Diadem und einem Halsband aus schwarzem Samt. Dann eine Säufernase, dann ein langes, zigarrenbraunes Gesicht, Hemdbrüste, Hände, die weiße Schleifen zurechtrückten, schwarz schimmernde Zylinderhüte und Lackschuhe. Willkommen, willkommen! Ein verschrumpelter Mann mit Goldzähnen schwenkte die Arme und spuckte Begrüßungen aus. In seiner Hemdbrust ein Brillant, so groß wie eine 5-Cent-Münze. Das ist der große Boss. Sie verbeugten sich tief. Die rothaarige Gardrobiere nahm die Mäntel entgegen. Ober, was ist mit der Rheinweinbowle? De suite, Monsieur. Die Weinpokale beschlugen, als der alte Ober sie aus einem Kristallkrug füllte, in dem Eiswürfel, Minze, Zitronenschale und lange, dünne Gurkenstücke schwammen. Hallo, Monsieur, porca Madonna. Emil entzündete die Kerzen der beiden Stöfchen auf dem Serviertisch und gleich darauf zog der Duft von heißem Sherry, Sahne und Hummer durch den Raum. Die Luft war warm und erfüllt von Gläserklingen, Parfum und Zigarrenrauch. Ja, aber was ist denn jetzt mit der schönen Fifi? Ich schätze, sie hat heute Abend wieder mal einen solchen Bombenerfolg gehabt, dass sie unsere kleine Gesellschaft nicht so verlockend findet. Tja, sowas kann jeder den Kopf verdrehen. Ja, aber wenn sie denkt, wir warten auf Sie, erlebt Sie die Kunstüberraschung Ihres Lebens. Ich habe noch nie auf irgendjemand gewartet. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Der alte Ober hatte gerade das Omelette Surprise serviert und mühte sich mit hochrotem Gesicht, eine Champagnerflasche zu öffnen. Presto, presto, moete chandon. Emil stand vor der Tür des Separés. Nichts mehr zu servieren. Die rothaarige Gardrobiere ging mit einem großen, rüschenbesetzten Cape über dem Arm vorbei. Er lächelte und versuchte, einen Blick von ihr aufzufangen. Sie schnaubte und warf den Kopf in den Nacken. Ich will nicht ansehen, weil ich bloß Kellner bin. Aber wenn ich erst Geld habe, werde ich es Ihnen zeigen. Charlie, noch 2 Flaschen von dem Moët de Chandon, goût américain. Der alte Ober und Emil standen vor der Tür und lauschten dem Lärm von drinnen. Da, dieser Crécochon. Porca Madonna. Diese dunkelhaarige Frau hat ganze Abend gemacht, schöne Augen zu dir. Vielleicht du hast Glück bei ihr, wer weiß. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Na, als ich war jung, ich habe alles mitgenommen. Ach, die sehen einen doch noch nicht mal an. Für die ist man nichts weiter als ein Livret auf 2 Beinen. Warte nur, du lernst schon noch. Die Tür ging auf. Sie verbeugten sich respektvoll vor dem Brillantknopf. Was ist los, Marco? Was ist los? Jemand hatte ihm 2 Frauenbeine auf die Hemdbrust gemalt. Wir haben nichts mehr zu trinken. Bring uns den Atlantik und noch 2 Pullen Whisky. De suite, Monsieur. Emil, sag Charlie Bescheid. Très bien, Monsieur. Immediatement et bien frappé. D'accord, c'est bon. Als Emil durch den Korridor ging, hörte er den Gesang. Ein rotes, gefälteltes Kleid wirbelte an ihm vorbei. Ein kleines, von dicht anliegenden braunen Locken eingerahmtes Gesicht. Ein lachender Mund mit Zähnen und Haaren. Komm her, meine Süße. In mein Name. Welche Weihnachten? Ja. Wir besuchten den Zoo von dem Jahr. Alle Vögel und Tiere waren da. Und der Pavian hatte Kleider an und kämmte sein rotbraunes Haar. Die Gaslaternen entlang der violettkalten Straßen flackern noch eine Weile und erlöschen dann in der fahlen Morgendämmerung. Gus McNeil geht, einen Drahtkorb voll Milchflaschen in der Hand, neben seinem Wagen her. Er bleibt an Türen stehen und sammelt die leeren Flaschen ein, steigt kalte Treppen hinauf, hat im Kopf, wer normale Milch, Vorzugsmilch oder die Halbliter-Sahne oder Buttermilch will. Der Himmel hinter den Simsen, Wassertanks, Giebeln und Kamin färbt sich rosarot und gelb. Auf Schwellen und Bordsteinen glitzert Raureif. Das Pferd lässt den Kopf hängen und trottet von einer Tür zur nächsten. An der Ecke 8th Avenue schlägt ein Polizist die Arme um den Oberkörper. Hallo Mike. Na, ist dir kalt? Hallo Gus. Geben die Kühe noch Milch? Als er schließlich die Zügel auf den mageren Rücken des Wallachs klatschen lässt und zur Molkerei zurückkehrt, ist es heller Tag. An der 9th Avenue rast über ihm ein Zug vorbei und fährt rumpelnd downtown, gezogen von einer kleinen grünen Lokomotive. Sie stößt Rauchwolken aus, so weiß und dicht wie Watte. An der Ecke 10th Avenue bescheinen die ersten Sonnenstrahlen die goldenen Lettern. Daniel McGillicuddy's Wines and Liquors. Gus McNeils Zunge ist trocken. Er hat einen salzigen Geschmack im Mund. Mann, hab ich Durst. An einem kalten Morgen wie diesem ist ein Glas Bier genau das Richtige. Ah. Er wickelt die Zügel um den Peitschenstiel und springt über das Rad hinunter. Seine halb erfrorenen Füße brennen, als sie das Pflaster berühren. Er stampft auf, damit die Zehen wieder durchblutet werden, und geht durch die Schwingtür hinein. Na, wenn das nicht der Milchmann ist, der uns die Sahne für einen Kaffee bringt. Mann, hab ich einen Durst. Was soll's denn sein an diesem schönen, kalten Morgen, Gus? Ein Bier wäre jetzt genau richtig. Der Schaum steigt zitternd im Glas empor. Der Barmann streicht ihn mit einem Holzspatel ab und hält das Glas abermals unter den Zapfhahn. Und? Wie ist die Arbeit? Ach, mir steht's bis hier. Ich sag dir, was ich machen werde. Ich gehe in den Westen und lass mir ein Stück Land zuteilen. North Dakota oder so. Und dann baue ich da Weizen an. Mit Landwirtschaft kenne ich mich aus. Das Leben in der Stadt ist nicht gut. Und was sagt Nelly dazu? Zuerst wollte sie nichts davon hören, weil sie den Komfort von einer Wohnung in der Stadt und so gewöhnt ist. Aber ich glaube, wenn sie erstmal dort ist, wird sie schon gefallen. Das hier ist kein Leben für sie und für mich auch nicht. Da hast du recht. Diese Stadt geht vor die Hunde. Ich glaube, ich und meine Mrs. werden den Laden hier bald verkaufen. Wenn man ein nettes Restaurant Uptown kaufen könnte, mit gediegener Kundschaft oder an einer großen Straße, das könnte mir gefallen. Ich habe so satt, mich jede Nacht mit diesen verdammten Besoffenen rumzuärgern. Wozu bin ich aus dem Ring gestiegen, wenn ich mich immer noch prügeln muss? Soll ich dir eins ausgeben? Lass mal, sonst riecht Nelly noch was. Ach, Nelly sollte sich dran gewöhnen, dass einer mal was trinkt. Ehrlich, Mac, seit unserem Hochzeitstag war ich kein einziges Mal blau. Ja, kann ich dir nicht verdenken. Mit dem zweiten Bier strömt ein schaumiges, brennendes Gefühl in Gus' Fingerspitzen. Mac, sie ist ein großartiges Mädel. So damenhaft und so. Also, ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen. Du bist schon ein verdammter Glückspilz. Gehst nach Hause und legst dich ins Bett zu deiner Frau, während unser eins mit der Arbeit anfängt. Manchmal ist sie tatsächlich noch im Bett. Bis dann, Mac. Das Morgenlicht ist fahl geworden. Bleigraue Wolken haben sich über die Stadt gelegt. Na los, alter Klepper. Gus ruckt an den Zügeln. Die 11th Avenue ist voller Eisstaub, erfüllt vom knirschenden Rasseln der Räder und dem Kratzen der Hufe auf dem Pflaster. Gus träumt vom Bett, von seiner Frau. Sag mal, Nelly, was hältst du davon, in den Westen zu ziehen? Ich habe mich um meine Landzuteilung in North Dakota beworben. Schöne schwarze Erde. Da können wir mit Weizen einen Haufen Geld verdienen. Manche sind schon mit 5 guten Ernten richtig reich geworden. Und für die Kinder wäre es sowieso gesünder. Hey! Gus, wach auf! Aber alter Mike, muss noch seine Runde gehen. Als Polizist hat man einen kalten Job. Da ist man schon lieber ein Weizenfarmer. Mit einem großen Farmhaus. Mit einer Scheune. Und Schweinen. Pferden und Kühen und Hühnern und die hübsche Nelly mit ihrem Lockenkopf füttert vor der Küchentür die Hühner. Um Himmels Willen, pass doch auf! Dieser Gong! Echter Gott, ich bin auf dem Gleis. Er reißt an den Zügeln. Krachend geht der Wagen zu Bruch. Die Waggons, der Wallach, die blaue Uniform, rote Häuser wirbeln und zerfallen zu Finsternis. Entlang der Reling Gesichter, in den Bullaugen Gesichter, in Lee eines gedrungenen Dampfers, der mit leichter Krängung vor Anker lag, am Vordermast schlaff die gelbe Quarantäneflagge, stieg ihnen ein schaler Geruch in die Nase. $1,000,000, sagte der alte Mann und hielt im Rudern inne, wenn ich wüsste, warum die eigentlich gekommen sind. Einfach so, Pop, sagte der junge Mann im Heck. Hier ist eben das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich weiß bloß eins, sagte der alte Mann. Als ich ein Junge war, kamen die irischen Horden im Frühjahr, wenn die ersten Maifische da waren. Jetzt gibt's keine Maifische mehr und die da weiß der Himmel, wo die herkommen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein junger Mann mit schmalem Gesicht, stahlgrauen Augen und scharf geschnittener Nase saß zurückgelehnt auf dem Drehsessel, die Füße auf den neuen, mahagonigebeizten Schreibtisch gelegt. Er war blass und seine leicht gespitzten Lippen verrieten Unmut. Verdammt, seit 3 Monaten sitze ich mir in den Hintern breit. Wozu studiert man Jura und besorgt sich eine Zulassung als Anwalt, wenn man da keine Mandanten findet? Niftlab. Mit gerunzelter Stirn musterte er die goldenen Lettern auf dem Milchglas der Tür. Niftlab. Walisisch. Seit 3 Monaten lese ich diese verdammte Aufschrift jeden Tag rückwärts. Rechtsanwalt George Baldwin, Rechtsanwalt George Baldwin, Rechtsanwalt. Oh Gott, ich werde noch wahnsinnig. Na, ich gehe was essen. George Baldwin strich sich die Weste glatt, rieb mit dem Taschentuch ein paar Staubkörnchen von den Schuhen und versah sein Gesicht mit einem Ausdruck tiefer Gedankenverlorenheit. Dann verließ er mit raschen Schritten sein Büro, ging die Treppe hinunter und trat auf die Maiden Lane. Vor dem Restaurant sah er die Schlagzeile auf einem rosaroten Extrablatt. Japaner vom Mukden zurückgeschlagen. Na, das wird die russischen Anleihen wieder ein bisschen in die Höhe treiben. Er kaufte eine Zeitung, klemmte sie zusammengefaltet unter den Arm und ging durch die Schwingtür. Er setzte sich an einen Tisch und studierte die Speisekarte. Keine Extravaganzen jetzt. Ich nehme den Schmortopf, ein Stück Apfelkuchen und Kaffee. Der Kellner mit der langen Nase notierte die Bestellung auf seinem Block und musterte sie kritisch. Ja, Mittagessen eines Anwalts ohne Mandanten. Russische Anleihen auf Jahreshoch. Veteranen besuchen den Präsidenten. Erneut Unfall am Bahnübergang 11th Avenue. Milchmann schwer verletzt. Daraus könnte man doch eine hübsche kleine Schadensersatzklage machen. Augustus McNeil, 253 West 4th Street. Milchkutscher für die Excelsior Dairy Company. Wurde heute Morgen schwer verletzt, als ein Güterzug, der auf der Central Line rangierte. Ja. Dann müsste die Eisenbahngesellschaft verklagen. Verdammt, ja, ich müsste diesen Mann zu fassen kriegen und ihn dazu bringen, dass er die Eisenbahngesellschaft verklagt. Das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt. Vielleicht ist er schon tot. Dann kann seine Witwe sie erst recht verklagen. Ich muss noch heute Nachmittag zum Krankenhaus gehen, bevor diese Winkeladvokaten da sind. Entschlossen biss er ein Stück Brot ab. Nein, ich gehe lieber in seine Wohnung. Vielleicht hat er eine Frau oder eine Mutter. Entschuldigen Sie, Mrs. McNeil, wenn ich Sie in Ihrem tiefen Kummer belästige, aber ich bin momentan mit einer Nachforschung betraut. Er trank den Kaffee aus und bezahlte. Auf dem Broadway stieg er in eine Uptown-Straßenbahn. Emil sprang auf einen Straßenbahnwagen und fuhr Uptown. An der 18th Street stieg er aus und ging nach Westen zur 8th Avenue. Der zweite Eingang nach der Ecke gehörte zu einem kleinen Laden. Über dem einen Fenster stand Confiserie, über dem anderen Delikatessen. In der Mitte der Glastür prangte in weiß emaillierten Lettern Ernestine Rigaud, erstklassige Feinkost. Emil trat ein. Eine stämmige brünette Frau mit schwarzen Härchen auf der Oberlippe döste hinter dem Tresen. Emil nahm den Hut ab. Bonsoir, Madame Rigaud. Sie fuhr hoch und lächelte breit, sodass sich rechts und links ihres Mundes ausgeprägte Grübchen bildeten. Monsieur Lustig vergisst seine Freunde. Ich habe einfach gar keine Zeit mehr. Viel Arbeit, viel Geld, hä? Als sie lachte, zitterten ihre Schultern und die großen Brüste unter dem engen blauen Kleid. Es ist so anstrengend. Und niemand nimmt einen Kellner überhaupt wahr. Que voulez-vous? Sie sind ein ehrgeiziger Mann, Monsieur Lustig. Ich heiße Emil. Emil. Das war auch der Name meines verstorbenen Mannes. Wie laufen die Geschäfte? Oh, comme ci, comme ça. Es hat mir so gefallen, wie Sie letztes Mal gesungen haben. Ich habe noch oft daran gedacht. Mein armer Mann war vollkommen unmusikalisch. Würden Sie mir wieder etwas vorsingen? Aber dann ist niemand da, um die Kundschaft zu bedienen. Das kann ich ja machen, wenn Sie gestatten. Nun gut. Ich habe ein neues amerikanisches Lied gelernt. C'est chic, vous savez? Madame Rigaud schloss die Kasse ab und ging in das Hinterzimmer des Ladens. Emile folgte ihr, den Hut in der Hand. Geben Sie mir Ihren Hut, Emile. Oh, bitte. Bemühen Sie sich nicht. Das Hinterzimmer war ein kleiner Salon mit gelb geblümten Tapeten, alten, lachsroten Portieren sowie einem Klavier, auf dem ein paar Fotografien standen. Madame Rigaud strich mit den Fingern über die Tasten. Emile setzte sich, den Hut auf den Knien, vorsichtig auf die Kante des Stuhls neben dem Klavier und beugte sich vor, damit sie beim Spielen aus dem Augenwinkel sehen konnte, dass er zu ihr aufblickte. She is only a bird in a gilded cage, a beautiful sight to see. You may think she's happy and free from care. She is not, though she seems to be. She is not, though she seems to be. Oh. Permettez, permettez. Emile lief nach vorn. Bonjour. Ein halbes Pfund Leona. Geschnitten. Bien sûr, tout de suite. Emile schnitt sorgfältig voilà. Scheiben von der Wurst. Merci bien. Anschließend schlich er auf Zehenspitzen wieder in den Salon und legte das Geld auf das Klavier. Tis sad when you think of a wasted life, for youth cannot mate with age. And her beauty was sold for an old man's gold. She's a bird in a gilded cage. She's a bird in a gilded cage. Durch das regengestreifte Fenster beobachtete Jimmy Herf, wie die Schirme im langsam wirbelnden Fluss des Verkehrs auf dem Broadway auf und ab hüpften. Herein! Der Kellner schaltete das Licht an. Das Abendessen, Sir. Jimmy sah ihn in der Fensterscheibe gespiegelt. Einen hageren Mann mit stacheliger Frisur, der mit einer Hand ein großes Tablett balancierte, auf dem die silbernen Hauben sich wie Kuppeln wölbten. Ein fettiger Küchengeruch ging von ihm aus. Jimmy drehte sich erst um, als er gegangen war. Er trat an den Tisch und hob die silbernen Hauben an. Suppe mit kleinen grünen Dingern. Lammbraten, gestampfte Kartoffeln, gestampfte Rüben. Mama? Ja, mein Schatz? Das Essen ist da. Lily Herf trug ihr lachsfarbenes Teekleid. Als sie die Schiebetür öffnete, brachte sie einen schwachen Geruch nach Eau de Cologne und Medikamenten mit. Sie setzten sich einander gegenüber an den Tisch und Lily schöpfte ihm mit ihren langen, zartblau geäderten Händen einen Teller Suppe ein. Mama? Mhm. Warum nimmst du keine Suppe? Ich hatte solche Kopfschmerzen, dass ich nicht wusste, was ich bestellen sollte, aber das macht nichts. Sie streckte die Hand über den Tisch und er tätschelte sie sehr männlich und lächelte. Mein Junge, du wirst deine Mutter immer lieben, nicht? Was ist denn los, Mama? Ach, nichts. Ich fühle mich seltsam heute Abend. Ich bin es einfach so leid, dass es mir nie richtig gut geht. Aber wenn du die Operation hinter dir hast, dann wird doch alles... Ja. Ja, wenn ich die Operation hinter mir habe. Schatz, auf dem Sims vor dem Badezimmerfenster liegt ein Stück frische Butter in Papier eingewickelt. Hol es mir bitte, dann tue ich etwas davon auf diese Rüben. Ja. Jimmy rannte durch das Zimmer seiner Mutter zum Bad. Ihre seidene Wäsche liegt auf dem Stuhl. Der rote Gummischlauch eines Irrigators baumelte ihm ins Gesicht, als er die Badezimmertür öffnete. Der Arzneigeruch, der ihm entgegenschlug, schnürte ihm die Kehle zu. Er schob das Fenster am Fußende der Badewanne hoch. Das Sims war schmutzig und auf dem umgedrehten Teller über dem Butterpäckchen lagen fedrige Rußflocken. Für einen Augenblick sah er hinab in den Luftschacht und atmete durch den Mund, um das Kohlengas, das von den Öfen aufstieg, nicht riechen zu müssen. Unter ihm beugte sich ein Zimmermädchen mit weißem Häubchen aus einem Fenster und unterhielt sich mit einem der Heizer, der, die nackten, schmutzigen Arme vor der Brust verschränkt, zu ihr aufsah. Und das ist erst der Anfang. Du hast Flammen im Kopf. Hast du nicht zur Arbeit? So sputzig zu sein. Und den ganzen Tag Kohl zu schaufeln und fettige Haare und dreckige Arme zu haben. Dreckig bis zu den Achselhöhlen. Jimmy? Jimmy! Errötend schloss er das Fenster. Ich komm schon! Dann ging er ins Wohnzimmer, ganz langsam, damit die Röte Zeit hatte, aus seinem Gesicht zu verschwinden. Du hast schon wieder geträumt, Jimmy, mein kleiner Träumer. Er legte die Butter neben ihren Teller und setzte sich wieder auf seinen Platz. Beeil dich und iss von dem Lammfleisch, solange es noch warm ist. Probier's doch mal mit dem französischen Senf, dann schmeckt es besser. Der Senf brannte auf der Zunge und trieb ihm Tränen in die Augen. Zu scharf? Du musst dich an Scharfes gewöhnen. Er hat auch immer gern scharf gegessen. Wer denn, Mutter? Jemand, den ich sehr geliebt habe. Sie schwiegen. Er konnte sich kauen hören. Das gedämpfte Rasseln von Wagen und Straßenbahnen kroch durch die geschlossenen Fenster. Die Dampfleitungen der Heizung klopften und zischten. Im Luftschacht spuckte der schlaffe Mund des Heizers mit den bis zu den Achselhöhlen verdreckten Armen Worte hinauf zu dem Zimmermädchen mit der gestärkten Haube. Schmutzige Worte. Woran denkst du gerade? An gar nichts. Wir dürfen keine Geheimnisse voreinander haben, Schatz. Du weißt doch, dass du der einzige Trost bist, der deiner Mutter geblieben ist. Ja, Mutter. Wie es wohl wäre, ein Seelöwe zu sein. Ein kleiner Seelöwe im Hafen. Wahrscheinlich würdest du immer frieren. Aber das würde man ja gar nicht spüren. Seelöwen schützen sich durch eine dicke Tarnschicht vor der Kälte, sodass sie nie frieren. Nicht mal, wenn sie auf einem Eisberg sitzen. Aber es würde bestimmt Spaß machen, im Meer herumzuschwimmen, so oft man will. Sie können tausende von Kilometern schwimmen, ohne anzuhalten. Aber deine Mutter ist auch tausende von Kilometern geschwommen, ohne anzuhalten, und du ebenfalls. Wann denn? Nach Europa und wieder zurück. Ach, mit dem Schiff. Mutter? Ja. Nach dem Essen darfst du hinausgehen und ein paar Süßigkeiten kaufen. Ich bin schon fertig. Du hast es hinuntergeschlungen, du Lauser. Zieh die Galoschen über, Schatz. Aber es regnet doch gar nicht. Tu, was deine Mutter dir sagt, Liebes. Und bitte bleib nicht zu lange fort. Er setzte sich und legte die Galoschen an. Du musst mir dein Ehrenwort geben, dass du gleich wieder zurückkommst. Als er sie über die Absätze der Schuhe zog, kam sie mit einem Dollarschein. Deine Mutter fühlt sich heute Abend nicht wohl und wird zu nervös, wenn du alleine auf die Straße gehst. Sie legte ihm den Arm mit dem weiten, seidenen Ärmel um die Schultern. Ach, mein Liebling. Mutter, bitte nicht. Er drückte sie fest an sich. Er spürte die Rippen ihres Korsetts. Ja. Ich bin in einer Minute zurück. Es dauert nur eine winzig kleine Minute. Bloß eine Nadel im Heuhaufen. Bloß eine Nadel im Heuhaufen. Als er vom East River die 53rd Street entlang ging, stand Bud Corpening plötzlich vor einem großen Haufen Kohlen, der auf dem Bürgersteig aufgeschüttet war. Auf der anderen Seite des Haufens stand eine grauhaarige Frau in einer spitzenbesetzten Hemdbluse und mit einer großen rosaroten Kamee auf der Wölbung ihres hohen Busens. Ich könnte ja die Ladung Kohle für Sie reinbringen, Ma'am. Genau das könnten Sie. Der verdammte Kohlenmann hat Sie heute Morgen hier abgeladen und gesagt, er kommt später und trägt Sie rein. Wahrscheinlich ist er jetzt genauso betrunken wie all die anderen. Aber ich frage mich, ob ich Sie ins Haus lassen kann. Ich bin vom Land, Ma'am. Von wo? Cooperstown. Ich bin von Buffalo. Das hier ist jedenfalls die Stadt, in der jeder woanders herkommt. Tja, Sie sind wahrscheinlich der Komplize von einem Einbrecher, aber ich kann's nicht ändern, die Kohle muss hier weg. Kommen Sie, guter Mann. Ich gebe Ihnen eine Schaufel und einen Korb. Und wenn Sie den Flur und die Küche nicht schmutzig machen. Die Putzfrau war nämlich gerade erst da. Und natürlich muss er die Kohle ausgerechnet dann bringen, wenn alles sauber ist. Ja, dann kriegen Sie von mir einen Dollar. Als er die erste Ladung hineintrug, stand sie in der Küche. Sein Magen war gähnend leer und er ging ein wenig taumelig, aber er war froh, etwas tun zu können. Wie kommt's, dass Sie keine Arbeit haben? Ich dachte, ich könnte als Schauermann arbeiten, Ma'am. Aber unten am Hafen werden lauter Leute entlassen. Ich könnte vielleicht auch zur See fahren, aber keiner will einen Neuling anheuern. Ich habe jetzt schon seit 2 Tagen nichts mehr gegessen. Wie schrecklich. Ach, Sie Armer. Hätten Sie denn nicht zu einer Mission oder so gehen können? Als Bud die letzte Ladung hereingebracht hatte, stand auf der Ecke des Küchentisches ein Teller mit kaltem Schmortopf. Außerdem waren da ein halber Laib altbackenes Brot und ein Glas Milch, die schon ein bisschen sauer war. Er aß hastig, fast ohne zu kauen, und steckte den Rest des Brotes in die Tasche. Na, hat der kleine Imbiss Ihnen geschmeckt? Ja, danke, Ma'am. Dann können Sie jetzt gehen. Und vielen Dank auch. Sie drückte ihm einen Vierteldollar in die Hand. Aber Sie haben gesagt, Sie geben mir einen Dollar. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Wie kommen Sie auf die Idee? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, hole ich meinen Mann. Ich könnte eigentlich auch die Polizei holen. Wortlos steckte Watt den Vierteldollar ein und schlurfte hinaus. Die Julisonne ließ die Löcher in den verschlissenen Jalousien an den Bürofenstern aufleuchten. Gus McNeil saß, die Krücken zwischen den Beinen, im Sessel. Nach den Monaten im Krankenhaus war sein Gesicht bleich und aufgedunsen. Nelly trug einen Strohhut mit roten Mohnblumen und wippte auf dem Drehsessel hinter dem Schreibtisch. Komm lieber her und setz dich zu mir. Der Anwalt will bestimmt nicht, dass du da an seinem Tisch sitzt. Mensch, Gus, du hast wirklich die Hosen voll. Psst. Jetzt an meiner Stelle auch. Der Eisenbahnarzt fummelt an mir rum und behandelt mich wie ein Knastbruder. Und der jüdische Doktor von dem Anwalt erzählt mir, dass ich total erwerbsunfähig bin. Fix und fertig. Ich glaube aber, der hat gelogen. Gus, du tust einfach, was ich dir sage, ja? Halt den Mund und überlass das Reden den anderen. Ja, schon klar. Ich mach keinen Piep. Nelly trat hinter seinen Sessel und strich ihm das drahtige Haar aus der Stirn. Wird schön sein, wieder daheim zu sein, Nelly. Ja, Memmel, wenn wir das Geld nicht kriegen, weiß ich nicht, wie wir über die Runden kommen sollen. Hopp wird uns schon helfen. Hat er doch immer getan. Ich bete jedenfalls, dass ich nicht den Rest meines Lebens ein Krüppel bleibe. George Baldwin trat durch die Glastür ein. Die Hände in den Taschen stand er da und sah den Mann und die Frau mit einem kleinen Lächeln an. Tja, Leute, es ist vollbracht. Sobald Sie einen Verzicht auf alle weiteren Ansprüche unterschreiben, übergeben die Anwälte der Eisenbahngesellschaft mir einen Scheck über 12.500 Dollar. Was? 12.500 Eier? Ja. Moment. Halt mal eben die Krücken. Ich lass mich gleich nochmal überfahren. Warte nur, bis ich McGillicuddy davon erzähle. Der schmeißt dich sofort vor den Zug. Gus kam mühsam auf die Beine. Mr. Baldwin, Sir, Sie sind großartig. Stimmt's, Nelly? Ja, das ist er. Baldwin versuchte, ihr nicht in die Augen zu sehen. Ich sag euch, was wir jetzt machen. Wir nehmen uns eine Droschke und lassen uns zum alten McGillicuddy kutschieren. Und da feuchten wir uns im Separé die Kehle an. Auf meine Rechnung. Ich wollte, ich könnte Sie begleiten, aber ich fürchte, es geht nicht. Ich bin im Augenblick sehr beschäftigt. Aber wenn Sie, bevor Sie gehen, bitte hier unterschreiben würden, dann liegt der Scheck morgen für Sie bereit. McNeil war zum Schreibtisch gehumpelt und beugte sich über die Papiere. Unterschreiben Sie hier? Ja, und hier. Der Himmel über dem Park war mit kleinen, zerzausten Wolken gesprenkelt, wie eine Wiese voll weißer Hühner. Ellen saß neben ihrem Vater auf einer Bank an der Battery. Sie betrachtete ihre neuen, braunen, geknöpften Schuhe. Wenn sie ihre Füße aus dem Schatten des Kleids schwang, schimmerten die Kappen und die kleinen, runden Knöpfe der Schuhe im Sonnenlicht. Ellen? Daddy, ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr Ellen nennen sollst. Also Elaine dann, Elaine. Meine Lilienmaid von Astolat. Stell dir vor, wie es wäre, mit einem dieser Liniendampfer zu reisen, den großen Atlantik in 7 Tagen zu überqueren. Aber Daddy, was machen die Leute auf seinem Schiff den ganzen Tag? Ich weiß nicht. Ich nehme an, sie gehen an Deck spazieren und spielen Karten und lesen und so. Und dann gibt es da auch Tanzabende. Tanzen auf einem Schiff? Das schaukelt doch bestimmt ganz schön. Ich will auf einem Schiff fahren, Daddy. Eines Tages vielleicht, wenn ich genug Geld gespart habe. Dann beeil dich und spar viel Geld. Alice' Eltern fahren jeden Sommer in die White Mountains. Aber im nächsten Sommer fahren sie ins Ausland. Ed Thatcher blickte über die Bucht. Ihr blaues Glitzern erstreckte sich bis zu den bräunlichen Dunst über den Narrows. Die Freiheitsstatue ragte wie eine Schlafwandlerin aus den Rauchschwaden der Schlepper, den Masten der Schoner und der stumpf geballten Masse der Ziegelkähne und Sandschuten auf. Hier und da leuchteten ein Segel oder der Aufbau eines Dampfers im gleißenden Sonnenlicht weiß auf. Rote Fährboote kreuzten hin und her. Daddy, warum sind wir nicht reich? Es gibt viele, die ärmer sind als wir, Ellie. Wenn wir reich wären, würdest du deinen Daddy doch bestimmt nicht mehr lieben als jetzt, oder? Doch, das würde ich. Tja, eines Tages vielleicht. Wie gefällt dir das? Edward C. Thatcher and Company, Wirtschaftsprüfer. Sieh mal, das große Schiff da. Mit dem will ich fahren. Stell dir mal vor. Das ist die Arabic. Ach, tatsächlich? Ja, Sir, tatsächlich. Und sie ist ein richtig feines Schiff. Der zerlumpte Mann hockte sich neben sie ja, auf Sir, die Bank. Das ist die eine Mütze tief in sein schmales, spitzes sieht Gesicht ganz schön gezogen. Groß aus. Ihm entströmte der leise Geruch nach Whisky und Gin. Bin oft auf ihr gefahren. Und auf der Majestic. Und der Teutonic auch. Gute Schiffe, alle beide. Wenn auch in schwerer See, ein bisschen fickrig, könnte man sagen. 30 Jahre war ich Steward bei Hinman und White Star. Und jetzt, wo ich alt bin, haben sie mich rausgeschmissen. Tja, jeder hat mal Pech. Ja, mancher hat's die ganze Zeit, Sir. Ich wäre glücklich, Sir, wenn ich zurück könnte. In die alte Heimat. Das ist hier nix für einen alten Mann. Das hier ist nur für die Jungen. Er wies mit einer gichtverkrümmten Hand auf die Freiheitsstatue. Sehen Sie? Sie schaut über die Bucht. Daddy, nach England. Lass uns weitergehen. Ich mag den Mann nicht. Na gut, dann sehen wir uns jetzt die Seelöwen an, ja? Guten Tag. Sie hätten nicht zufällig ein bisschen Geld für eine Tasse Kaffee? Sir, ich bin nämlich total abgebrannt. Thatcher drückte ihm 10 Cent in die schmutzige, knotige Hand. Aber Daddy, Mami hat gesagt, man darf sich auf der Straße nicht von Fremden ansprechen lassen. Wenn sie es doch tun, soll man einen Polizisten rufen und so schnell wie möglich wegrennen. Wegen diesen schrecklichen Entführern. Keine Angst, Ellie, ich werde nicht entführt. Das kann nur kleinen Mädchen passieren. Wenn ich groß bin, kann ich dann auf der Straße mit Leuten sprechen wie du eben? Nein, Schätzchen, ganz sicher nicht. Und wenn ich ein Junge wäre? Ja, dann schon. Baldwin ging durch die Maiden Lane und bahnte sich federnden Schrittes einen Weg durch die mittägliche Menge. In der Pearl Street stieg er eine steile schwarze Treppe hinauf und klopfte an eine Milchglastür. Ein schlaksiger Mann mit dunklem Teint kam in Hemdsärmeln auf ihn Hallo, zu George. Und begrüßte ihn. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ich habe Mordshunger. Und ich spendiere dir den besten Lunch, den du je hattest. Na, dann nichts wie los. Ich mache Mittagspause, Mr. Specker. Ja, ja, gehen Sie ruhig. Wie geht's dem alten Herrn? Dem alten Specker? Naja, er pfeift auf dem letzten Loch. Aber das tut er hier schon seit Jahren, der arme Kerl. Ehrlich, George. Wenn dem alten Specker was passieren würde, würde es mir wirklich leid tun. Er ist der einzige ehrliche Mann in ganz New York. Und er hat was im Kopf. Hm. Aber hat nie was draus gemacht. Das kommt vielleicht noch, kommt vielleicht noch. Mann, du solltest seine Entwürfe für Gebäude aus Stahl sehen. Er hat die Idee, dass die Wolkenkratzer der Zukunft ganz aus Stahl und Glas bestehen sollen. In letzter Zeit haben wir mit Glasziegeln experimentiert. Herrgott, bei manchen seiner Pläne kann man nur staunen. Er zitiert immer irgendeinen Spruch über einen römischen Kaiser, der ein Rom aus Ziegelstein vorgefunden und eines aus Marmor hinterlassen hat. Ja, und er sagt, dass er ein New York aus Ziegelstein vorgefunden hat und eines aus Stahl hinterlassen will. Aus Stahl und Glas. Ja. Eine Dampfwalze rasselte auf dem frisch geteerten Schotterstück der Straße vor dem Friedhofstor vor und zurück. Der Geruch nach verbranntem Fett, Dampf und heißer Farbe stieg auf. Jimmy Hurf ging vorsichtig am Straßenrand entlang. Die spitzen Steine bohrten sich in die abgelaufenen Sohlen seiner Schuhe. Über den grauen Schachtelhäusern hier wölbt sich der Himmel so blau wie ein Rotkehlchenei. Er kam an stiernackigen Arbeitern vorbei und hatte bald ihren Geruch nach Knoblauch und Schweiß in der Nase. Jimmy zerrte an der schwarzen Krawatte und stopfte sie in die Tasche. Ich bin sie leid, die Veilchen.

Eilig teilt man sich in Paare auf. Der Kettenzug knirscht. Der Mitnehmer hakt sich ein. Ruckend fährt der Wagen hinauf, lässt die sirrenden Lichter, den Geruch der Menge, der gekochten Maiskolben und gerösteten Erdnüsse unter sich, fährt ruckend und knirschend hinauf in die hohe Nacht der Septembersternschnuppen. Das Meer, der Geruch der Marschen, die Lichter einer Fähre der Iron Steamboat Company, die gerade ablegt. In der violettblauen Ferne blinkt ein Leuchtturm. Dann kommt der Sturz. Das Meer macht einen Überschlag, die Lichter rasen himmelwärts. Ihr Haar ist in seinem Mund, seine Hand liegt an ihren Rippen, Schenkel reiben sich aneinander. Der Fahrtwind ihres Sturzes hat ihre Schreie verwirrt. Ruckend rasseln sie durch das Gewirr der Balkenkonstruktion, wieder hinauf, Absturz, Aufstieg, perlende Lichter in einem Sandwich aus Dunkelheit und Meer, Absturz, behalten Sie Platz für die nächste Fahrt. Behalten Sie Platz für die nächste Fahrt. Nur die 5 vorgeschriebenen Fragen. Ellen wandte sich zu dem grobknochigen Mann mit den großen, in faltiges Fleisch gebetteten, wie Austern wirkenden Augen und hob den Blick nicht von seiner langen Hemdbrust. Dann hat das Gericht im Antrag also stattgegeben? Ja, immerhin geht es ja um eine Einvernehmlichkeit. Ach, als alter Freund beider Parteien tut es mir sehr leid, das zu hören. Ehrlich, Dick, ich mag Jojo sehr gern. Ich verdanke ihm sehr viel. Er ist in vielerlei Hinsicht ein großartiger Mensch, aber es muss wirklich unbedingt sein. Also, Sie meinen, es gibt einen anderen? Psst. Durch den großen, mit Walnussholz getäfelten Raum kam Harry Goldweiser auf sie zu. Die Leute sagen, dass die Mahnschlacht den Krieg entscheiden wird. Harry Goldweiser ergriff mit beiden fleischigen Händen ihre Hand und beugte sich darüber. Und uns davon abhalten, uns zu Tode zu langweilen. Ah, da ist doch meine Schwester schon. Eine korpulente Frau in einem Paillettenkleid trat an ihren Tisch. Das ist meine Schwester Rachel. Sie führt mir den Haushalt. Ich habe sie so oft auf der Bühne gesehen und fand sie einfach hinreißend. Ich habe Harry in den Ohren gelegen, dass er sie mitbringt, damit ich sie kennenlerne. Snow, Sie müssen mir helfen, Miss Oglethorpe dazu zu bringen, dass sie diese Rolle in The Zinnia Girl übernimmt. Die ist Ihnen wirklich auf den Leib geschrieben. Aber so klein. Ah, ja, jetzt ist sie nicht direkt eine Hauptrolle, aber angesichts ihres Rufes als hervorragende, ja, bitteschön, vielseitige Schauspielerin, ist es der beste Part im ganzen Stück. Ja, es ist ihre geheimnisvolle, verborgene Kraft, die den Mann auf der Straße packt, ihn dazu bringt, ins Theater zu gehen. Verstehen Sie? Nicht Reklame und auch nicht gute Kritiken. Wenn man es schafft, dem Publikum am richtigen Ort zu geben, was es gerade haben will, dann hat man Erfolg. Ja. Und das war's, was Sie, Elaine, uns in Ihrem letzten Stück gegeben haben. Sie haben einen Kontakt zum Publikum hergestellt. Es hätte das beste Stück der Welt sein können, gespielt von den besten Schauspielern der Welt. Und trotzdem hätte es durchfallen können. Ich weiß nicht, wie Sie es machen, Elaine. Niemand weiß, wie Sie es machen. Man geht abends ins Bett. Das Haus voller Freikarten. Und wenn man am nächsten Morgen aufwacht, ist das Stück ein Bombenerfolg. Der Produzent hat darauf ebenso wenig Einfluss wie ein Meteorologe auf das Wetter. Ja, so ist es doch, oder? Ja. Ellen stach die Gabel in ein frisches, knackiges, weißes Salatherz. In ihrem Kopf purzelten Wörter herum wie Perlen in einer Schachtel. Den ganzen langen Tag, die Liebe frisch war. In den Locken, den dunklen Locken, im dunklen Licht des Stahls geschleudert, hoch, oh Gott! So hoch hinauf, in Himmelsgleißen. Als sie von ihrem Teller aufsah, sah sie, wie Miss Goldweisers kleine Vogelaugen sie mit freundlicher Neugier fixierten. Im Hochsommer ist New York wirklich viel angenehmer als sonst, Elaine, oder? So viel weniger Hektik und Gedränge. Oh, ja, das stimmt, Miss Goldweiser. Ach, nehmen Sie noch etwas Fisch? Im Taxi drückten Goldweisers breite, kurze Knie gegen ihre. Seine Augen woben mit verstohlener, spinnenhafter Emsigkeit ein warmes, süßes, erstickendes Netz um ihr Gesicht und ihren Hals. Ellen versuchte sich zu erinnern, wie Stan genau aussah. Seine straffe, schlanke Gestalt, wie die eines Stabhochspringers. Aber sie sah nicht sein Gesicht als Ganzes, nur seine Augen, seine Lippen, ein Ohr. Im Astor nahmen sie den Aufzug. Männer und Frauen in Abendkleidung, in sommerlichen Musselinkleidern und leichten Anzügen drehten sich um und sahen ihr nach. Die Blicke hefteten sich an sie wie klebrige Ranken. Wollen wir tanzen? Sie ließ es zu, dass er seinen Arm um ihre Taille legte. Elaine, ich dachte wirklich, ich hätte schon alles erlebt. Aber das stimmt nicht. Ich geb's nicht gern zu. Aber Sie haben mich am Haken, mein liebes Kind. Warum können Sie mich nicht ein kleines bisschen mögen? Ich möchte, dass wir heiraten, sobald Sie geschieden sind. Wären Sie dann wenigstens manchmal ein bisschen nett zu mir? Ich würde alles für Sie tun, das wissen Sie doch. In New York gibt es vieles, was ich für Sie tun könnte. Plötzlich erinnerte Ellen sich wieder an Stans Gesicht. Oh, er stand vor ihr in einem Hemd mit weichem Kragen und schief sitzender Fliege. Wie schön, dich zu sehen. Sein Haar war zerzaust. Er hatte wieder getrunken. Goldweiser, das ist Mr. Emery. Ich habe eine höchst außerordentlich spektakuläre Spritztour gemacht. Ehrlich, du hättest dabei sein sollen. Wir waren in Montreal und sind auf dem Rückweg über Niagara Falls gefahren und von der Minute, in der wir das kleine alte New York hinter uns gelassen haben, bis zu dem Moment, als sie uns auf der Boston Post Road verhaftet haben, weil wir zu schnell gefahren sind, waren wir nicht eine Minute nüchtern. Stimmt's, Pearline? Ellen starrte auf eine junge Frau, die benebelt hinter Stan stand. Ihre Augen sind so blau wie verdünnte Milch. Das ist Pearline. Ist es nicht ein toller Name? Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gebogen vor Lachen. Aber das Beste kommt ja erst noch. In Niagara Falls waren wir schrecklich betrunken. Und als wir wieder halbwegs nüchtern waren, haben wir festgestellt, dass wir verheiratet sind. Auf unserem Trauschein sind Blümchen. Und im Harem seiner Frauen fingen an, sich was zu trauen. Ach, Ellie. In Bagdad damals, langes Jahr. Ich wollte, du wärst... Gute Nacht, Stan. ...dabei gewesen. Ellen konnte sein Gesicht nicht sehen. Das Orchester, das Stimmgewirr, das Klappern des Geschirrs, all das wurde lauter und lauter und drehte sich rings um sie her. Sie begann wieder mit Goldweiser zu tanzen. Der Dachgarten drehte sich schnell, dann weniger schnell. Die Geräusche verändern. Ihr wurde übel. In der Damentoilette ließ sie sich behutsam auf dem Plüschsofa nieder. Sie betrachtete ihr Gesicht in dem runden Spiegel ihrer Puderdose. Ihre Pupillen waren stecknadelgroß, doch dann weiteten sie sich immer mehr und löschten alles aus, bis nur noch Schwärze war. Jenseits des zinkgrauen Wassers schimmerte das wie ein Birkenhain wirkende Grüppchen der Hochhäuser Downtown im rosigen Licht des Morgens wie ein Sirenenklang in schokoladenbraunem Dunst. Als die Fähre sich näherte, verdichteten die Gebäude sich zu einem Granitberg, durchzogen von Schluchten, die wie mit dem Messer geschnitten waren. Drei Möwen kreisten klagend. Eine von ihnen schraubte sich höher in die Luft. Die weißen Schwingen fingen die Sonne ein und sie schwebte reglos im weiß-goldenen Licht. Der Rand der Sonne ragte über das pflaumenblaue Wolkenband hinter dem Osten New Yorks. 1 Million Fenster blitzten. Ein Rasseln und Summen lag über der Stadt. Da kommt ein Elefantenpaar, da sind die Paviane. Über einen Fluss noch muss ich gehen, und Jordan ist sein Name. Im weißer gleißenden Licht kreisten Staniolmöwen über zerbrochenen Kisten, Orangenschalen und verfaulten Kohlköpfen, die sich zwischen den rissigen Planken langsam hoben und senkten. Und die grünen Wellen schäumten unter der Rundung des Bugs, als die Fähre, hin und her geworfen von der Strömung, gurgelnd das Wasser zerteilte, schlingerte und gemächlich am Anleger zur Ruhe kam. Mit Kettenklirren wirbelten handbetriebene Winschen, Sperrgitter wurden hochgefahren. Stan machte einen weiten Schritt über den Spalt und stolperte durch den nach Dung stinkenden hölzernen Tunnel des Fährhauses und hinaus in das sonnenbeschienene Glas und die Bänke der Battery. Er setzte sich und umfasste die Knie, damit seine Hände nicht so zitterten. In seinem Kopf klimperte es unaufhörlich weiter, wie ein mechanisches Klavier. Ringe am Finger, Glöckchen im Haar, die weiße Dame ritt hoch zu Ross und trieb Scherze, wo immer sie war. Einst gab es Babylon und Ninive, erbaut aus Ziegelsteinen. Athen, das waren Säulen aus Gold und Marmor. Rom ruhte auf breiten Bruchsteinbogen. In Konstantinopel leuchten die Minarette am goldenen Horn wie große Kerzen. Über einen Fluss noch muss ich gehen. Stahl, Glas, Fliesen, Beton. Das werden die Materialien der Wolkenkratzer sein. Die millionenfenstrigen Gebäude werden auf der schmalen Insel dicht gedrängt und glitzernd aufragen. Pyramiden über Pyramiden schimmernd wie der weiße Wolkenturm eines Gewitters. Es regnete 40 Tage und Nächte. Der Himmel konnte nicht aufhören zu weinen. Und der einzige Mann, der das überlebte, war Jack mit den langen Beinen. Das Schlüsselloch fuhr im Kreis herum. Damit der Schlüssel nicht hinein kann. Geschickt passte es denn den richtigen Moment ab und fing es ein. Hals über Kopf stolperte er durch die offene Tür und den langen Flur ins Zimmer. Pauline! Er nahm einen Stuhl. Der Stuhl wollte fliegen. Er umkreiste seinen Kopf und krachte gegen das Fenster. Das Glas zitterte und klirrte. Er sah aus dem Fenster. Die Straße ist zur Seite gekippt. Ein Feuerwehrwagen und ein Leiterwagen rasten bergauf und zogen einen jaulenden Sirenenton hinter sich her. Feuer! Feuer! Schottland brennt! So helft doch löschen! Ein 1000-Dollar-Brand. Ein 100.000-Dollar-Brand. Ein Millionen-Dollar-Brand. Wolkenkratzer gehen in Flammen auf. In Flammen. In Flammen. Er wirbelte herum. Der Tisch machte einen Überschlag. Der Geschirrschrank sprang auf den Tisch. Eichenstühle kletterten hinauf zum Rohr der Gaslampe. Schottland brennt, so helft doch löschen. Er lag auf dem Rücken in der rotierenden Küche. Der einzige Mann, der das überlebte, war eine edle Dame auf weißem Ross. Der fettbespritzte Kanister in der Küchenecke. Petroleum. Schwankend stand er auf den knarzenden Eichenstühlen auf dem Tisch. Das Petroleum beleckte ihn mit einer kalten, weißen Zunge. Er taumelte und griff nach dem Gasrohr, doch das gab nach. Er lag auf dem Rücken in einer Pfütze und riss Streichhölzer an. Alle nass. Wollen nicht zünden. Eines schließlich gebar zischend eine Flamme, die er sorgsam zwischen hohlen Händen barg. Oh ja, mein Mann ist furchtbar ehrgeizig. Pearline stand in ihrem blauen Baumwollkleid im Gemüseladen. Klar, er feiert auch ganz gern mal und so, aber er ist ehrgeiziger als jeder andere, den ich kenne. Er will seinen Vater dazu bringen, dass er uns ins Ausland schickt, damit er Architektur studieren kann. Er will Architekt werden. Das wäre bestimmt schön, nicht? So eine weite Reise. Noch etwas mehr? Nein, ich glaube, ich habe alles. Wiedersehen, Mrs. Robinson. Sie klemmte die Einkäufe unter den Arm, schwenkte mit der anderen Hand das perlenbestickte Täschchen und ging die Straße hinunter. 2 Tage habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Bei jedem anderen würde ich mir jetzt Sorgen machen. Wahrscheinlich besucht er seinen Vater. Sie bog in die 200 Street ein. Leute sahen aus den Fenstern. Auf der Straße liefen Menschen zusammen. Ein Feuer. Schnuppernd sog sie Brandgeruch ein. Er machte ihr eine Gänsehaut. Ich sehe so gern zu, wenn es brennt. Sie ging schneller. Hey, die stehen vor unserem Haus. Vor unserem Miethaus. Aus einem Fenster im 4. Stock quoll Rauch, so dicht wie Jute. Mit einem Mal zitterte sie am ganzen Körper. Das ist unsere Wohnung! Und die Möbel sind vor einer Woche erst geliefert worden! Lass mich vorbei! Die Einkäufe fielen zu Boden. Lass mich vorbei! Ein Polizist stand ihr im Weg. Sie warf sich gegen ihn und hämmerte mit den Fäusten an seine breite, blaue Brust. Sie bringen ihn runter. Er hat bloß eine Rauchvergiftung. Was ist dein Mann? Bloß eine Rauchvergiftung. Das ist mein Mann! Dein Mann! Das ist mein Mann! Ringsum wurde alles schwarz. Sie griff nach 2 schimmernden Uniformknöpfen und verlor die Besinnung. Fahnenmasten entlang der Fifth Avenue hängen Fahnen. 11. November 1918. Im schrillen Wind der Geschichte flattern die großen Stoffbahnen und zerren an den Schnüren der knarzenden, mit goldenen Knäufen versehenen Stangen. Die Sterne flirren ernst unter dem schiefergrauen Himmel. Die roten und weißen Streifen winden sich unter den Wolken. Im Sturm aus Marschkapellen, trampelnden Pferden und rumpelnden Lafetten greifen die Schatten wie Schattenklauen nach den straffen Flaggen. Und die sind wie hungrige Zungen, die lecken, sich recken, sich einrollen. It's a long way to Tipperary. Da drüben, drüben. Der Hafen ist voll Dampfer. Gescheckt mit Zebra- oder Stinktierstreifen. In den Narrows stauen sich die Goldbarren. Im Schatzamt türmen sich die Goldmünzen bis zur Decke. Im Radio jaulen Dollars. Alle Telegrafenleitungen spucken Dollars aus. There's a long, long trail winding. Da drüben, drüben. In der U-Bahn machen sie große Augen und buchstabieren Apokalypse, Typhus, Cholera, Schrapnell, Aufruhr, Tod durch Feuer, Tod durch Wasser, Tod durch Hunger, Tod durch Schlamm. Ach, es ist ein langer Weg von Armentières zur Mademoiselle, da drüben, drüben. Die Yankees kommen, die Yankees kommen. Entlang der Fifth Avenue schmettert Marschmusik. Man sammelt für Freiheitsanleihen, für das Rote Kreuz. Lazarettschiffe schleichen sich in den Hafen und werden nach Einbruch der Dunkelheit an alten Piers in Jersey entladen. Entlang der Fifth Avenue leuchten und lecken die Fahnen der 17 Nationen im schrillen, hungrigen Wind. Wo Eichen und Eschen und Weiden stehen, in Gottes Land, wo das Gras ist so grün. Die großen Stoffbahnen flattern und zerren an den Schnüren der knarzenden, mit goldenen Knäufen versehenen Stangen. Da ist die Freiheitsstatue. Das Baby lag auf dem Bett in der Kabine und schlief. Ellie. Ellen beugte sich über einen schwarzen Lederkoffer. Wir sollten lieber an Jimmy Herf stand in Hemdsärmeln am Bullauge und sah hinaus. Es wird noch ewig dauern, bis wir anlegen. Geh nur rauf. Ich komme später mit Martin nach. Ach, jetzt komm. Jimmy. Die Babysachen können wir noch einpacken, wenn das Schiff festgemacht wird. Sie traten an Deck, hinaus in einen strahlenden Septembernachmittag 1919. Das Wasser war grünlich-blau. Ein stetiger Wind fegte braune Rauchwolken und Fetzen aus watteweißem Dampf vom hohen, gewaltigen, bläulich-blauen Himmel. Vor dem rußverschmierten Horizont und eingefasst von einem Gewirr aus Lastkähnen, Dampfern, Kraftwerksschornsteinen, abgedeckten Docks und Brücken war New York eine spitz zulaufende Pyramide, weiß und rosarot, säuberlich aus Pappe ausgeschnitten. Herrgott, Ellie, das ist der großartigste Anblick der Welt. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Du etwa? Ich wollte immer zurück. Aber nicht so. Nein, wahrscheinlich. S'il vous plaît, madame! Ein Matrose winkte ihnen, zurückzutreten. Ellen drehte den Kopf, damit der Wind ihr die kupferroten Strähnen aus den Augen wehte. Sie lächelte den Wind und den Matrosen an. Nicht arg, sei nicht so groß. Im Schatten der Treppe vor dem Mietshaus greift er nach Anna Cohn und zieht sie an sich. Seine Arme spannen sich wie wulstige Taue um ihren Rücken. Ihr zittern die Knie. Sein Mund tastet nach dem ihren, fährt über ihre Wange, an ihrer Nase entlang, drückt sich auf ihre Lippen, bis sie keine Luft mehr kriegt. Nein, ich mag das nicht. Du musst keine Angst haben. Ich muss gehen, es ist schon spät. Wenn Mama mich erwischt, dann sag ihr, sie kann dich mal. Ja, eines Tages sage ich ihr das. Und auch noch Schlimmeres, wenn sie nicht aufhört, auf mir rumzuhacken. Sie legt die Hände in seine stoppeligen Wangen, gibt ihm einen kurzen Kuss auf den Mund, macht sich von ihm los und läuft die schmutzige Treppe hinauf in den dritten Stock. Die Tür ist noch nicht abgeschlossen. Sie streift die Tanzschuhe ab und schleicht auf schmerzenden Füßen durch die kleine Küche. Nebenan schnarchen Onkel und Tante, pfeifend in Duett. Die Melodie schwingt in ihr nach, in ihren pochenden Füßen, in der kribbelnden Stelle am Rücken, wo beim Tanzen seine Hand lag. Das musst du vergessen, Anna. Sonst kannst du wieder nicht schlafen. Du musst es vergessen. Oh. Bist du das, Anna? Ich hab bloß einen Schluck Wasser getrunken, Mama. Sie zieht ihr Tanzkleid aus und schlüpft in ihr Nachthemd. Ganz langsam, um jedes Knarzen zu vermeiden, kriecht sie schließlich unter die Bettdecke. Somebody loves me, I wonder who. Gleitende Sohlen, helle Lichter, diffuse, rosige Gesichter, zupackende Arme, angespannte Oberschenkel, hüpfende Füße, gleitende Sohlen, das lockende Schnurren des Saxophons. Sohlen gleiten im Takt des Schlagzeugs, der Posaune, der Klarinette. Füße, Beine, Wange an Wange. Sohlen gleiten. Somebody loves me, I wonder who, I wonder who he can be. George Baldwin ging den leichten Mantel über den Arm gelegt, die Madison Avenue entlang. Im funkelnden herbstlichen Dämmerlicht der Straßen hob sich seine Stimmung. Während er Block um Block durch das taxisurrende, benzindunstige Halbdunkel ging, stritten sich in seinem Kopf zwei Anwälte im schwarzen Gehrock und steifem Stehkragen. Wenn du nach Hause gehst, dann kannst du gemütlich in der Bibliothek sitzen. Stille und gedämpftes Licht. Du kannst dir Hausschuhe anziehen, dich in den Ledersessel neben der Büste von Scipio Africanus setzen und lesen und dir das Abendessen bringen lassen. Nevada wird fröhlich und ordinär sein und dir lustige Geschichten erzählen. Sie kennt den neuesten Klatsch aus dem Rathaus, das ist immer gut Nein, zu wissen. Nein, du wirst sie nicht mehr besuchen. Zu gefährlich. Sie bringt dich ganz durcheinander. Aber zu Hause sitzt Cecily, schlank, elegant und verblüht. Beißt sich auf die Lippen und hasst dich und das ganze Leben. Lieber Himmel, wie soll ich meine Existenz wieder in gerade Bahnen lenken? Vor einem Blumengeschäft blieb er stehen. Im Schaufenster war ein japanischer Miniaturgarten mit einer Bogenbrücke und Teichchen, in denen Goldfische wie Wale wirkten. Die richtigen Proportionen. Na, das ist das Geheimnis. Man soll sein Leben gestalten wie ein umsichtiger Gärtner, der die Erde umgräbt und den Samen hineinlegt. Nein, ich werde heute Abend nicht zu Nevada gehen. Vielleicht schicke ich ihr Blumen. Gelbe Rosen, diese kupferroten Rosen. Ja, eigentlich passen die viel besser zu Elaine. Die Vorstellung, dass sie wieder verheiratet ist und ein Kind hat. Er trat in den Laden. Diese Rosen da. Die heißen Gold von Ophir, Sir. Gut. Schicken Sie sofort 2 Dutzend davon ins Hotel Brevoort an Miss Elaine, an Mr. und Mrs. James Hirth. Helle Wolkenspäne schälten sich von dem bedrückend indigoblauen Himmel über der Battery, wo Gruppen abgerissener, dunkel gekleideter Menschen am Steg der Ellis Island Fähre und an dem kleinen Kai standen und schweigend auf etwas warteten. Rauchfetzen von Schleppern und Dampfern trieben tief über dem trüben, flaschengrünen Wasser. Ein Dreimastschoner wurde zum North River geschleppt. Sein soeben geheißtes Klüversegel killte im Wind. An der Hafeneinfahrt erschien, immer größer und größer, ein Dampfer und hielt die 4 roten Schornsteine optisch zu einem einzigen verkürzt auf sie zu. Die cremefarbenen Aufbauten schimmerten. Die Mauretania fährt ein. Mit 24 Stunden Verspätung, rief der Mann mit den Ferngläsern und Feldstechern. Werfen Sie einen Blick auf die Mauretania, den schnellsten Dampfer der Welt, 24 Stunden Verspätung. Die Mauretania stakste wie ein Wolkenkratzer durch den Schiffsverkehr im Hafen und durchschnitt wie ein langes Messer den North River. Jetzt halte ich dir mal eine Predigt, George. Aha. Du hast mir damals, weiß Gott, genug Predigten gehalten. Nur zu. Es ist einfach idiotisch, in deinem Alter die Chance zu einer politischen Karriere auszuschlagen. In ganz New York gibt's keinen, der besser geeignet wäre. 2 Männer sitzen an einem Tisch am Fenster. Der zinkfarbene Himmel setzt hellkantige Glanzlichter auf Gläser, Besteck, Austernschalen und Augen. George Baldwin sitzt mit dem Rücken zum Fenster. Ihm gegenüber Stadtrat Gus McNeil. Der Ober hat eine Holzplatte mit einem großen Steak gebracht, das von Bollwerken aus Pilzen, Karottenstückchen, Erbsen und überbräunten Kartoffelbrei-Rosetten umgeben ist. Wenn ich die Dinge sehe, macht das Land im Augenblick eine gefährliche Zeit der Umstrukturierung durch. Da ist das Durcheinander, das mit dem Ende dieses großen Konflikts einhergeht. Der Bankrott eines ganzen Kontinents. Bolschewismus und umstürzlerische Ideologien überall. Amerika. Gus schneidet mit dem scharfen, schimmernden Messer durch das dicke, reichlich gepfefferte, blutige Steak und kaut langsam. Amerika ist in der Position, die Konkursverwaltung der Welt zu übernehmen. Die großen Prinzipien der Demokratie und der Freiheit der Wirtschaft, auf denen unsere ganze Zivilisation beruht, sind mehr denn je in Gefahr. George, mehr denn je brauchen wir jetzt Männer von erwiesener Tüchtigkeit und untadeligem Ruf in öffentlichen Ämtern. insbesondere in denen, die fachliches Urteilsvermögen und juristische Kenntnisse erfordern. Das ist ja alles ganz schön und gut, Gast. Aber wer weiß denn, ob ich auch gewählt würde? Überlass das nur mir, George. Du bist schon so gut wie gewählt. Außerdem müsste ich dann meine Kanzlei für ein paar Jahre ruhen lassen. Siehst du mal so, George. George, eine politische Karriere wäre ja auch eine Art Reklame für deine Kanzlei. Ein Fährboot legte vom Einwandererkai ab. Und in der dicht gedrängten Menge, die dort stand, erhob sich ein Gemurmel. Deportierte. Das sind die Kommunisten, die das Justizministerium ausgewiesen hat. Die Fähre hatte den Anleger verlassen. Im Heck stand eine Gruppe Männer, reglos und winzig wie Zinnsoldaten. Auf der Fähre wurde ein Taschentuch geschwenkt, ein rotes Taschentuch. Hinter den Männern und Frauen, die sich am Wasser drängten, gingen Polizisten mit Gorillagesichtern und Sternen auf den Schultern auf und ab und schwangen nervös ihre Knüppel. Eine Ketchupflasche schaukelte gemessen auf den kleinen Glaspulverwellen. Du wohl still? Dafür können sie dich verhaften. Das Lied schallte über den Hafen. Die Fähre am Ende des marmorierten Kielwassers verschwand im Dunst. Und, Jimmy? Sie saßen im Salon und aßen Suppe. Wirst du jetzt wieder bei der Zeitung arbeiten? Vermutlich. James hat schon 3 Angebote für eine neue Stellung. Ich finde das bemerkenswert. Aber ich glaube, ich werde mich Major Goodyear anschließen. Einer der Goodyears aus Buffalo. Er leitet die Devisenabteilung des Bankers Trust. Er sagt, er kann mich schnell einarbeiten. Wir haben uns drüben angefreundet. Das wäre ja wunderbar. Findest du nicht, Jimmy? Er will im Piping Rock für mich bürgen. Piping Rock? Was ist das? Aber Jimmy, das musst du doch kennen. Ich bin sicher, Helena ist oft zum Tee dort gewesen. Du weißt schon, Jims. Das ist der Club, wo Stan Emerys Vater jeden Sonntag war. Ach, Sie kannten diesen unglückseligen jungen Mann? Ja, ich kannte ihn. Oh, das war eine schreckliche Sache. In den vergangenen Jahren sind so viele schreckliche Sachen passiert. Ich hatte es schon fast vergessen. Die Lammkeule wurde aufgetragen. Dazu gebratene Auberginen, Mais und Süßkartoffeln. Mrs. Merivale tranchierte die Keule. Ich finde es einfach schrecklich, dass ihr Burschen einfach nicht über die Erfahrungen reden wollt, die ihr da drüben gemacht habt. Es muss doch vieles bemerkenswert interessant gewesen sein. Jimmy, ich finde, du solltest ein Buch über deine Erlebnisse schreiben. Ich habe es mit ein paar Artikeln versucht. Und wann erscheinen die? Anscheinend will sie keiner drucken. Ich habe in verschiedenen Dingen nämlich eine vollkommen andere Mrs. Meinung. Mrs. Merivale, es ist Jahre her, dass ich so köstliche Süßkartoffeln gegessen habe. Ja, es liegt an der Art der Zubereitung. Ach, es war ein netter kleiner Krieg. Wo warst du, als der Waffenstillstand verkündet wurde, Jimmy? Beim Roten Kreuz in Jerusalem. Ist das nicht absurd? Ich war in Paris. Oh, ich auch. Ah, dann waren Sie also auch dort drüben, Helena. Helena? Ja, früher oder später werden wir Sie ohnehin Helena nennen. Da kann ich ebenso gut gleich damit anfangen. Aber sagen Sie, wie interessant. Haben Sie und Jimmy sich drüben kennengelernt? Nein, wir waren schon lange befreundet. Aber wir sind uns immer wieder begegnet. Beim Roten Kreuz haben wir beide in der Presseabteilung gearbeitet. Eine richtige Kriegsliebe. Nein, wie interessant. Teilhaber für Filmtheater, gute Lage, erforderliches Kapital. $3,000. Dutch Robertson setzte sich auf der Brooklyn Bridge auf eine Bank, schlug den Kragen seines Armeemantels hoch und überflog die Kleinanzeigen. Ah, Aushilfen, männlich, Angebote. Das ist schon mehr deine Abteilung, mein Freund. Es war ein trüber, nebelerstickter Nachmittag. Die Brücke tropfte vor Nässe und ragte auf wie ein Spalier in einem üppigen Garten voll Dampfersirenen. Oh, Helfer, so weit bin ich noch nicht. Boy, nein, die Zeiten sind vorbei. Lagerarbeiter, Plakatträger, Tellerwäscher, lassen Sie sich fürs Lernen bezahlen. Zahntechnik, der kürzeste Weg zum Erfolg. Hallo, Dutch. Hey. Eine junge Frau mit grauem Gesicht, rotem Hut und grauem Kaninchenfellmantel setzte sich neben ihn. Ich dachte schon, ich schaff's nie hierher. Oh. Mann, ich hab diese Stellenanzeigen so satt. Ist ihr nicht kalt hier auf der Brücke? Kann schon sein. Komm, wir gehen was essen. Er sprang auf, hielt sein gerötetes Gesicht mit der schmalen, gebrochenen Nase dicht an ihres und sah mit hellgrauen Augen in die ihren, die schwarz waren. Hallo, Francie. Dutch. Na, wie geht's, mein Mädel? Sie gingen in Richtung Manhattan, von wo sie gekommen waren. Unter ihnen schimmerte der Fluss durch den Nebel. Ein großer Dampfer fuhr langsam vorbei. Sie beugten sich über das Geländer und blickten auf die schwarzen Schornsteine. War das Schiff, auf dem du gefahren bist, auch so groß, Dutch? Größer. Ach, ich würde auch gern mal nach Europa fahren. Ja, eines Tages fahre ich mit dir hin und zeig dir alles. Ich habe eine Menge gesehen, als ich damals aus der Armee abgehauen bin. Hast du ein bisschen Geld dabei, Francie? Ja, einen Dollar. Aber der muss noch bis morgen reichen. Ich habe bloß noch einen Vierteldollar. Wir essen zwei 55-Cent-Menüs bei diesem Chinesen. Das macht dann 1,10. Aber ich brauche morgen früh einen Nickel für den Weg ins Büro. Verdammt. Herrgott, wenn wir doch bloß ein bisschen Geld hätten. Hast du schon was gefunden? Hätte ich dir doch gesagt, oder? Ach komm, in meiner Spardose zu Hause ist ein halber Dollar. Davon kann ich morgen das Fahrgeld nehmen. Meinst du, die lassen mich in dem Khaki-Hemd auf die Tanzfläche? Warum denn nicht? Sieht doch gut aus. Ich fühle mich damit ein bisschen abgerissen. Es schneite, als Jimmy und Helena Hurf zum Essen gingen. Große Flocken schwebten taumelnd herab, warfen das Licht der grellen Straßenbeleuchtung in Blau-, Rot- und Gelbtönen zurück. Ellie, ich finde es furchtbar, dass du diesen Job annehmen musst. Du solltest beim Schauspielen bleiben. Aber Jims, von irgendwas müssen wir doch leben. Ich weiß. Ach, du warst wirklich nicht ganz richtig im Kopf, als du mich geheiratet hast, Ellie. Heute Abend wollen wir uns amüsieren. Der erste Schnee des Jahres. Oh, ist es hier? Sie standen vor einer unbeleuchteten Kellertür, die durch ein zusätzliches Gitter gesichert war. Mal sehen. Hast du eine Klingel gehört? Ich glaube schon. Die Tür hinter dem Gitter wurde geöffnet. Eine junge Frau mit einer rosaroten Schürze musterte sie. Ah, bonsoir, monsieur, madame. Sie führte sie in eine von Gaslampen beleuchtete Eingangshalle. An einer Garderobe hingen Hüte, Mäntel und Schals. Durch den mit einem Vorhang abgetrennten Durchgang wehte ihnen das Restaurant seinen Dunst ins Gesicht. Oh, lieber Himmel, da ist Kongo. Kongo Jake! Hallo, Monsieur Herf! Er stand massig am Ende des Gangs und winkte ihnen einladend. Wie geht's Ihnen? Ganz hervorragend, Kongo. Ich möchte meine Frau vorstellen. Kongo? Freut mich. Wenn's Ihnen nichts ausmacht, gehen wir in die Küche und trinken darauf. Natürlich macht es uns nichts aus. Der beste Raum im Haus. Sie hinken ja. Was haben Sie mit Ihrem Bein gemacht? Na, foutu. Habe ich in Italien gelassen. Als es einmal abgeschnitten war, konnte ich es nicht mehr mitnehmen. Wie kam das? Eine idiotische Aktion am Monte Tomba. Hier, mein Schwager hat mir ein wunderbares Kunstbein gemacht. Setzen Sie sich. Sehen Sie den Unterschied, Madame? Nein, ich kann keinen erkennen. In der Küche war die Luft geschwängert von schweren, heißen, fetten Gerüchen. So, Kongo humpelte herbei und trug ein Tablett mit drei Gläsern. Salut! Salut! Salut. Der haut einen um. Kongo zog eine Visitenkarte aus der Westentasche. Marquis de Coulonier in Porte Riverside. Ja, vielleicht brauchen Sie mal eine Kleinigkeit. Ich bin der beste Alkoholschmuggler von ganz New York. Wenn ich je zu Geld komme, werde ich es bei Ihnen ausgeben. Ich werde Ihnen alles erzählen. Aber heute Abend habe ich zu viel zu tun. Ich besorge Ihnen einen Tisch in die Restaurant. Gehört dieser Laden auch Ihnen? Nein, einem Freund. Kongo führte sie an einen Tisch und humpelte dann davon. Bis später. Ja, ist schon ein komischer Vogel. Ja, stimmt. Lass uns noch einen Cocktail bestellen. Gut. Ich muss mir Kongo mal schnappen, damit er mir ein paar Schmugglergeschichten erzählt. Als er die Beine unter dem Tisch ausstreckte, berührte er versehentlich ihre Füße. Sie zieht sie zurück? Ein Schwall frischer, schneereiner Luft strömte plötzlich durch das vollbesetzt lärmende Restaurant und fegte den Geruch nach Speisen, Getränken und Tabak hinweg. Mit einem Mal kann ich ihr Haar riechen. Sie sitzen nebeneinander auf der schwarzen Lederbank im Restaurant der Gare du Lyon. Seine Wange streift die ihre, wenn er sich vorbeugt, um Hering, Butter, Sardinen, Anchovies, Wurst auf ihren Teller zu legen. Wir aßen hastig. Schlingen, kichern, stürzen Wein hinunter. Der Zug fährt aus dem Bahnhof von Avignon. In einem Abteil voll schlaftrunkener, schnarchender Menschen sind wir wach und sehen einander in die Augen. Ich stieg schwankend über ein Gewirr von Beinen, um am Ende des Gangs eine Zigarette zu rauchen. Tildum in den Süden. Tildum in den Süden. Singen die Räder auf den Schienen entlang des Rhonetals. Ich stehe am offenen Fenster und rauche eine zerbrochene Zigarette. Ja, versuche sie zu rauchen, indem ich die Fingerspitze auf den Riss drücke. Wie klingt es in den Büschen? Ellie? Ellie! Draußen singen Nachtigallen. Ach, ich war eingeschlafen, Schatz. Vorsichtig starkst sie über die Beine der Schlafenden. Nebeneinander standen wir am Fenster im Gang des schlingernden, rasselnden Wagens. Dildum in den Süden. Das Schluchzen der Nachtigallen in den silbern tropfenden Pappeln neben den Gleisen. Diese wolkige Mondnacht mit ihrem Duft nach Gärten, Knoblauch, Flüssen, mit Pferdemist gedüngten Rosen, dem Schluchzen der Nachtigallen. Der Hummersalat ist aus. Ist das nicht niederschmetternd? Ach, wenn's das nur wäre. Wie meinst du das? Warum sind wir überhaupt wieder zurückgekommen in diese verdammte Stadt? I'm just wild about Harry and Harry's wild about me. I'm just wild about Harry and Harry's wild about me. Es ist ein langer Saal. Das Orchester ist an der Stirnseite. An dem Ende, wo die Tür ist, hält eine dunkel gebeizte Balustrade die Schlange der Männer in Schach. Der, mit dem Anna tanzt, ist ein hochgewachsener, vierschrötiger Schwede, dessen große, unbeholfene Füße ihren kleinen, leicht dahingleitenden Füßen folgen. Jetzt ist ein kleiner, schwarzhaariger Jude an der Reihe. Er versucht, auf Tuchfühlung zu gehen. Ey, lass das! Sei doch nicht so herzlos. Me and the boyfriend. Sie antwortet nicht und tanzt mit kalter Präzision. The boyfriend and me. Sie ist zum Umfallen müde. Me and the boyfriend. Ein Italiener bläst ihr seinen Knoblauchatem ins Gesicht. The boyfriend and me. Dann kommen ein Marinesergeant, ein Grieche, ein blonder Junge mit rosigen Wangen, ein schon etwas älterer, betrunkener, der versucht, sie zu küssen. I'm going south. Männer mit pomadigem oder zerzaustem Haar, mit Sommersprossen oder Pickeln, mit kurzer oder langer Nase. Auf ihrem Rücken liegen große Hände, heiße Hände, verschwitzte Hände, kalte Hände, während die Billets in ihrer Hand zu einem Bündel anwachsen. Gott, bin ich müde. Vom Tanzen werde ich nie müde. Ja, aber wenn man wie ich mit jedem tanzen muss... Vielleicht möchten Sie lieber irgendwo anders tanzen. Nur mit mir. Nee, mein Freund holt mich nachher ab. Kann meinen ganzen Kummer nur einem Foto sagen. Was mache ich nur? Wie spät ist es? Höchste Zeit, dass wir beide uns näher kennenlernen, Schwester. Kann meinen ganzen Kummer nur einem Foto sagen. Was mache ich nur? Plötzlich spielt das Orchester Old Lang Syne. Im selben Augenblick lässt sie ihn stehen und stürzt zum Tisch, der schon umdrängt ist von den anderen jungen Frauen, die ihre Billets einlösen wollen. Hast du den Idioten gesehen, der mit mir getanzt hat? Weißt du, was der gesagt hat, der Idiot? Der hat gesagt, wir sehen uns später. Und ich sag zu dem Idiot, lieber schmor ich in der Hölle. Und er sagt, Mädelchen, sagt er, das kannst du haben. In der Abenddämmerung schießen Leuchtkäferzüge wie Weberschiffchen durch die nebelverhangenen Spinnennetze der Brücken. Aufzüge fahren in ihren Schächten hinauf und hinunter. Hafenlichter zwinkern. Gegen 5 Uhr sickern Männer und Frauen aus den hohen Downtown-Gebäuden wie Baumsaft beim ersten Frost. Graugesichtige Scharen strömen in U-Bahnhöfe und verschwinden unter der Erde. Die ganze Nacht überstehen die Wolkenkratzer stumm und leer. Ihre Millionen Fenster sind dunkel. Lichtsabbernde Fährboote beißen Spuren in das lackglatte Hafenwasser. Gegen Mitternacht verlassen die Expressdampfer mit den 4 Schornsteinen ihre hell erleuchteten Liegeplätze und gleiten ins Dunkel. Bankiers kommen mit dunkel umschatteten Augen aus Geheimkonferenzen und hören, wenn der Glühwürmchen-Nachtwächter ihnen den Nebenausgang aufschließt, das Tuten der Schlepper. Stöhnend lassen sie sich auf den Rücksitz der Limousine sinken und werden geschwind Uptown gefahren. In die 40er Straßen. Klirrende Straßen voll ginweißer, whiskygelber, champagnerperlender Lichter. Chicago, Chicago, schmetterte das geschlossene Grammophon. Tony Hunter, schmal und schlank in seinem anliegenden schwarzen Anzug, tanzte mit einer jungen Frau, die immer wieder den Kopf mit den üppigen aschblonden Locken an seine Schulter legte. Sie waren allein im Wohnzimmer der Suite. Ach, Schätzchen, du bist ein wunderbarer Tänzer. Findest du, Nevada? Fällt dir an mir was auf? Was denn? Irgendwas an meinen Augen? Die hübschesten Augen der Welt. Ja, aber noch was anderes. Du meinst, dass das eine grün und das andere braun ist? Oh, er hat's bemerkt, der süße Kleine. Sie bot ihm den Mund dar. Er küsste ihn. Das war kein richtiger Kuss, Tony. Nevada Jones warf die Locken aus dem Gesicht. Sie ging zum Grammophon, um die Platte zu wechseln. Sie tanzten wieder. Sag mal, Tony, was hat eigentlich dieser Psychoanalytiker gesagt, bei dem du gestern warst? Ach, nicht viel eigentlich. Wir haben bloß so geredet. Er hat gesagt, ich bilde mir das alles nur ein und vorgeschlagen, ich solle mehr Bekanntschaften mit Frauen schließen. Er ist ein netter Mensch, aber er hat keine Ahnung. Er kann gar nichts für mich tun. Ich wette, ich könnte was für dich tun. Du bedeutest mir sehr viel, Nevada. Du bist immer so anständig zu mir. Alle anderen waren bloß gemein. Da haben wir dem lieben George Baldwin einen kleinen Streich gespielt. Ich fühle mich schrecklich dabei. Er ist so anständig gewesen. Und außerdem hätte ich es mir gar nicht leisten können, zu Dr. Baumgart zu gehen. Er ist selber schuld, so ein verdammter Idiot. Wenn er denkt, er könnte mich mit einem Hotelzimmer und ein paar Theaterkarten kaufen, hat er sich geschnitten. Aber im Ernst, Tony, du solltest weiter zu dem Doktor gehen. Bei Glenn Gaston hat seine Behandlung Wunder gewirkt. Der hat auch gedacht, er wäre eben einfach so, bis er 35 war. Und jetzt ist er verheiratet und hat Zwillinge. Gib mir mal einen richtigen Kuss, mein Schatz. Na bitte. Geht doch. Und jetzt tanzen wir noch ein bisschen. Du bist ein so guter Tänzer. Das Läuten des Telefons zerschnitt den Raum wie eine Kreissäge. Hallo? Ja, hier ist Miss Jones. Aber natürlich, George, ich erwarte dich. Verfliegst, du musst verschwinden, Tony. Ich rufe dich später an. Nimm nicht den Aufzug, sonst begegnet ihr euch noch. Lautlos verschwand Tony Hunter durch die Tür. Nevada rückte die Sessel zurecht und strich über ihre kurzen, straffen Locken. Oh, George, ich dachte, du kommst heute nicht. Ach doch. Wie geht's, Mr. McNeil? Ach, ich weiß auch nicht, warum ich heute so nervös bin. Ich dachte, du kommst gar nicht mehr. Lass uns was zu essen kommen, ich hab solchen Hunger. Was möchtest du, Gast? Lammkotelett und eine gebackene Kartoffel. Ich werde bloß ein paar Cracker und ein Glas Milch nehmen. Mein Magen ist nicht ganz in Ordnung. Nevada, könntest du Mr. McNeil einen Highball machen? Highball wäre jetzt genau richtig. Bestell mir bitte ein halbes Brathähnchen, Hummer und einen Avocadosalat, George. Nevada zerhackte im Badezimmer Eis. Die Frau will immer nur Hummer. Baldwin ging zum Telefon. Mit zwei Highballs auf einem Tablett kam Nevada aus dem Badezimmer. Das ist für Sie und mich, Sie hatte einen scharlachrot und papageiengrün gebartigten Schal umgelegt. Setz dich, Gast. Nevada, entschuldige uns einen Moment. Wir müssen kurz was Geschäftliches besprechen. Wenn das Essen gebracht wird, hören wir auf. Gut, ich zieh mich inzwischen um. Für einen Augenblick saßen sie schweigend da und sahen aus dem Fenster auf das rote Stahlskelett des Rohbaus gegenüber. Tja, Gast, ich bin dabei. Das ist gut, George. Wir brauchen Leute wie dich. Aber ich trete auf der Reformliste an. Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte es dir lieber selber sagen, bevor du es von anderen hörst. Aber wer soll dich wählen? Ich habe meine Unterstützer. Und ich werde eine gute Presse haben. Ach, die Presse. Wir haben die Wähler. Aber verdammt, George. Ohne mich wäre dein Name nie auf der Kandidatenliste für den Bezirksstaatsanwalt aufgetaucht. Ich weiß, dass du immer ein guter Freund warst und ich hoffe, du bleibst es auch. Ich habe noch nie einen hängen lassen, George. Aber Herrgott, in dieser Welt geht's um Geben und Nehmen. Tada! Nevada trat mit kleinen Tanzschritten in einem flamingofarbenen Seidenkleid zu ihnen. Was ist? Habt ihr Jungs jetzt genug gestritten? Wir sind fertig. Sagen Sie mal, Miss Nevada, wie sind Sie eigentlich zu diesem Namen gekommen? Ich bin in Reno geboren. Meine Mutter war dahin gefahren, um sich scheiden zu lassen. Mann, war sie wütend. Da Das war mein erster großer Auftritt. Die Küchengerüche quälten seinen verkrampften Magen, als er an Childs Restaurant vorbeiging. Das Morgengrauen streute feinen grauen Staub auf die schwarze, gusseiserne Stadt. Oh, Francis' warmes Bett. Der würzige Duft ihres Haars. Seine Hände steckten tief in den leeren Taschen. Ich hatte keinen Cent. Und Francie konnte mir auch nichts geben. Er setzte sich auf eine Bank, um einen Augenblick zu verschnaufen. Er griff sich eine zerrissene, auf rosarotem Papier gedruckte Abendzeitung. $500.000 Überfall. Wall Street Bote im Verkehrsgewühl überfallen. Während der mittäglichen Hauptverkehrszeit wurde Adolphus St. John, Bankbote der Guarantee Trust Company, von zwei Männern überfallen, die ihm eine Aktentasche mit einer halben Million Dollar in Bar entrissen. Manhattan Transfer. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Dos Passos. Neu übersetzt aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann und Hermann Kretschmar. Komposition Hermann Kretschmar. Regie Leonhard Koppelmann. Teil 4. An der Ecke Second Avenue und Houston, vor dem Cosmopolitan Café, steht ein Mann auf einer Kiste und schreit. Diese Kerle, Leute, Lohnsklaven, wie ich einer war, sitzen auf eurer Brust, sie nehmen euch euer Essen weg. Ihr seht blass aus, Leute. Ihr braucht Blut. Warum pumpt ihr nicht ein bisschen Blut durch eure Adern? In Russland glauben die Armen, und die sind gar nicht so viel ärmer als wir. Sie glauben, dass es Vampire gibt. Wesen, die nachts kommen und einem das Blut aussaugen. Und genau das ist der Kapitalismus. Ein Vampir, der euch das Blut aussaugt. Tag und Nacht. Es beginnt zu schneien. Die an der Straßenlaterne vorbeischwebenden Flocken haben einen Goldrand. Mit dem großen Fenster voll schlieriger, grünlich und bläulich schimmernder Rauchschwaden gleicht das Cosmopolitan Café einem trüben Aquarium. Gesichter schweben wie bunt gemischte Fische, weißlich und diffus, über den Tischen. Auf der mit Schneeflocken gesprenkelten Straße rotten sich Schirme zusammen. Der Redner schlägt den Kragen hoch, geht mit schnellen Schritten auf der Houston Street in Richtung Osten und hält die schmutzige Kiste ein Stück von der Hose weg. Herf gähnte und schob den Stuhl zurück. Der Nickelschimmer der Schreibmaschinentasten tat seinen Augen weh, seine Fingerspitzen schmerzten. Er öffnete die Schiebetür ein Stück und sah in das kalte Schlafzimmer. Er konnte Ellie, die in dem Bett im Alkoven schlief, kaum erkennen. Am anderen Ende des Zimmers stand die Wiege. Ein leichter, milchig-säuerlicher Geruch nach Babysachen hing in der Luft. »Wenn wir nur etwas mehr Platz hätten.« Wir leben eingezwängt wie in einem Kaninchenstall. Er nahm die staubige Kaschmirdecke vom Sofa und zog den Pyjama unter dem Kissen hervor. Raum, Raum, Sauberkeit, Stille. Er schaltete das Licht aus, öffnete das Fenster einen Spalt breit und ließ sich, benommen von Müdigkeit, auf das Bett fallen. Sogleich saß er an der Linotype und schrieb einen Brief. Wenn ich schlafen gehe, Mutter... Der große. Der Arm der Linotype war eine Frauenhand in einem langen weißen Handschuh. Hinter bernsteinfarbenem Rampenlicht hervor dringt Ellies Stimme nicht, durch das Geklapper. Nicht, du tust mir weh. Ellie! Mr. Hearn! Sagt ein Mann im Overall. Sie tun der Linotype weh. Und darum werden wir es nicht schaffen, diese Spottausgabe zu drucken. Die Linotype war ein gähnender, mahlender, verschlingender Rachen mit nickelschimmernden Zahnreihen. Jims, hallo. Jims. Ellie hielt ein Tablett in den Händen. Bin ich gestorben und im Himmel oder was? Nein, aber es ist Sonntagmorgen und ich finde, du musst ein bisschen verwöhnt werden. Ich habe Maisbrötchen gebacken. Ach, oh, das ist wunderbar, Heilig. Und es ist erst 11. Da habe ich eine Stunde mehr von meinem freien Tag. Willst du nicht auch Kaffee? Gleich. Hör mal, James, ich muss was mit dir besprechen. Meinst du nicht, wir sollten jetzt, wo du wieder nachts arbeitest, was anderes suchen? Du meinst umziehen? Nein, ich dachte, wir könnten für dich ein Zimmer hier in der Gegend finden. Dann würden wir dich morgens nicht wecken. Aber Ellie, dann würden wir uns ja gar nicht mehr sehen. Wir sehen uns ja so schon kaum. Es ist schrecklich. Aber was sollen wir denn machen, wenn unsere Arbeitszeiten so verschieden sind? Der Impuls, sie zu packen und an sich zu drücken, bis es wehtat, stieg wie eine Rakete in ihm auf und erstarb. Wie du meinst. Sie huschte hinaus. Meine Lippen kennen ihre Lippen. Meine Arme kennen die Umschlingung ihrer Arme. Ich kenne den tiefen Wald ihres Haars. Ich liebe sie. Durch den nebligen Abend gehen Anna Cohn und Elmer Duskin langsam die Second Avenue entlang. Er ist ein junger Jude mit rostbraunem Haar und schmalem Gesicht, eingefallenen Wangen und wachsbleicher Haut. Er hat die krummen Beine eines Textilarbeiters. Annas Schuhe sind ihr zu klein. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen. Das war dieser andere Kerl, mit dem du zusammen warst, Anna. Der hat dich so weit gebracht, dass du meinst, dir ist alles egal. Der hat eine Fatalistin aus dir gemacht. Was ist denn das? Das ist einer, der denkt, dass es keinen Sinn hat, sich abzustrampeln. Und der nicht an Fortschritt glaubt. Und du meinst, dass Doug so einer war? Auf jeden Fall war er ein Streikbrecher. Hat er dir nicht gesagt, du sollst den Gewerkschaftsbeitrag nicht mehr bezahlen? Boah, ich war so leid, immer nur an der Nähmaschine zu sitzen. Aber du könntest Handarbeiten machen. Schickes Zeug und gutes Geld verdienen. Du bist keine von denen. Du bist eine von uns. Ich lege ein Wort für dich ein. Dann kriegst du auch wieder eine gute Stelle. Herrgott, ich hätte dich niemals in so einer Tanzdiele arbeiten lassen wie dieser Kerl. Anna, es hat mir furchtbar wehgetan, ein jüdisches Mädchen mit so einem Rumziehen zu sehen. Jetzt ist er weg und ich habe keinen Job. Kerle wie der sind die größten Feinde des Arbeiters. Die denken nur an sich selbst. Der Nebel ist voller schlendernder Gruppen. Sie sprechen Jiddisch, Cockney, Englisch, Russisch. Lebensmittelgeschäfte und Limonadenstände werfen warme Lichtstreifen auf den schimmernden Bürgersteig. Komm, wir trinken was. Nimm ein Glas Buttermilch, Anna. Das wird dir gut tun. Nee, die mag ich nicht. Ich nehme Schokoladensoda. Davon wird dir nur übel, aber bitte, wenn du willst. Sie setzte sich auf den schmalen, vernickelten Hocker. Elmer blieb neben ihr stehen. Das Problem mit uns Arbeitern ist, wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wie man isst. Wir wissen nicht, wie man lebt. Wir wissen nicht, wie wir unsere Rechte verteidigen. Mit einem langen, klebrigen Löffel fischte Anna Eiscremestücke aus ihrem dickflüssigen, schaumigen Getränk. Sachen, über die du nachdenken solltest. Merkst du denn nicht, dass wir mitten in einer Schlacht sind? Genau wie im Krieg. Während er sich in dem kleinen Waschraum hinter seinem Büro die Hände wusch, musterte George Baldwin sich im Spiegel. Beinahe weiß. Die Haut schlaff und grobporig. Rechts und links der Mundwinkel. Oh Gott, tiefe Falten. Er öffnete sein Döschen mit Strychninpillen, schluckte eine Tablette und spürte, als er wieder ins Büro ging, das vertraute, belebende Prickeln. Neben seinem Schreibtisch trat ein langhalsiger Bürobote von einem Bein aufs andere. Eine Dame möchte Sie sprechen, Sir. Hat sie einen Termin? Ich frage Miss Rank. Oh, hier ist die Visitenkarte der Dame. Nellie Linehan McNeil. Warten Sie. Ja? Führen Sie die Dame doch bitte herein. Sehr wohl. Sie war teuer gekleidet. Zwischen den Aufschlägen ihres opulenten Pelzmantels war viel Spitze zu sehen. An einer Amethystkette um ihren Hals hing ein Lorgnon. Das hat mich gebeten, mit dir zu sprechen. Aus irgendeinem Grund klopfte sein Herz heftig. Was kann ich für dich tun? Du nimmst es leichter als Gast, George. Was? Ach, all dies. Ich versuche, Gast zu einem Urlaub zu überreden, in Marienbad oder so. Aber er sagt, er hat zu viel reingesteckt, um jetzt aufzugeben. Das gilt wohl für uns alle. Hör zu, George. Diese Sache macht Gus sehr zu schaffen. Du weißt, dass er zu seinen Freunden steht und wie wichtig es für ihn ist, dass seine Freunde zu ihm stehen. Niemand kann behaupten, dass ich nicht zu ihm stehe. Es ist ganz einfach so, da ich kein Politiker bin und mich vielleicht törichterweise entschlossen habe, für ein öffentliches Amt zu kandidieren, muss ich als Parteiloser antreten. Das ist nur die eine Hälfte der Geschichte, George, und das weißt du. Sag ihm, dass ich immer sein guter Freund war und es auch bleiben werde. Das weiß er ganz genau. Aber in diesem Wahlkampf fühle ich mich verpflichtet, gegen gewisse Elemente anzugehen, mit denen Gus sich eingelassen hat. Du bist ein guter Redner, George Baldwin. Ja, das warst du schon immer. Baldwin errötete. Sie standen steif voreinander an der Tür. Wie gelähmt lag seine Hand auf dem Knauf. Ich hoffe, zu Hause ist alles wohlauf. Oh ja, alles wohlauf. Leb wohl. Und dann war sie fort. Baldwin stand da und sah auf das graue, schwarzfenstrige Gebäude gegenüber. Idiotisch, mich so aufzuregen. Oh, muss mich entspannen. Er nahm Hut und Mantel und ging hinaus. Jonas, bringen Sie alles, was auf meinem Schreibtisch liegt, zu mir nach Hause. Ich werde es mir heute Abend vornehmen. Ja, Sir. Als er hinaus auf den Broadway trat, fühlte er sich wie ein Junge, der die Schule schwänzte. Ein strahlender Winternachmittag. Draußen ging er mit raschen Schritten abtauen. Er war erregend. Sofort mit jemandem reden. In einem Zigarrengeschäft ließ er sich das Telefonbuch geben. Seine Hände flatterten etwas, als er zum Buchstaben H blätterte. Herf. Helena Oglethorpe Herf. Ellen. Oh, was willst du damit machen, Dutch? Versetzen? Oh, Francie. Diese nette kleine Kanone würde ich nicht für eine Million Dollar hergeben. Hör bloß auf, von Geld zu reden. Was machst du, wenn ein Bulle das Ding in deinem Hosenbund sieht und dich verhaftet? Hey, der Bulle, der mich verhaftet, ist noch nicht geboren. Francie, vergiss das Ding einfach. Aber was sollen wir denn bloß tun, Dutch? Was sollen wir bloß tun? Mit einer heftigen tun? Bewegung steckte Dutch die Pistole in die Tasche und sprang auf. Ich dachte, da wäre einer im Gebüsch. Ruckartig ging er auf dem asphaltierten Weg hin und her. Es war ein nebliger Abend. Automobile fuhren auf der nassen Straße und erzeugten ein endloses, verwobenes Flackern spinnwebigen Lichts in den Skeletten der Büsche. Du machst mich ganz nervös mit deinem Jammern und Klagen. Kannst du nicht mal die Klappe halten? Verdammte Park ist voller Bullen in Zivil. In der ganzen beschissenen Stadt kann man nirgends hingehen, ohne dass man beobachtet wird. Mir wäre es ja egal, wenn mir bloß nicht immer so schlecht wäre. Ich kann nichts essen, ohne dass ich es gleich wieder auskotze. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass die anderen Mädchen was merken. Aber ich habe dir doch gesagt, ich regel das, oder? Ich verspreche dir, in ein paar Tagen ist alles bestens geregelt. Wir hauen ab und heiraten. Wir fahren in den Süden. Ich wette, woanders gibt's jede Menge Jobs. Oh, mir ist kalt. Lass uns verschwinden. Ach, Dutch. Sie gingen den schlammglänzenden Asphaltweg entlang. Glaubst du, wir werden je wieder richtig Spaß haben? So wie früher? Im Moment sind wir ziemlich schlimm dran, ne? Aber das muss ja nicht so bleiben. Ich habe schließlich den Gasangriff im Argonner Wald überlebt, oder? Und in den letzten Tagen habe ich so einiges ausbaldowert. Wenn sie dich verhaften, Dutch, bleibt mir nichts anderes übrig, als in den Fluss zu springen. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich mich nicht verhaften lasse? Ruth drückte auf den Klingelknopf unter dem kleinen Messingschild mit der Gravur. Hester Voorhees, tänzerische Interpretation. Auf einer knarzenden, frisch gewachsenen Treppe gingen Ellen Hirth und Ruth Prynne in die dritte Etage. Oh, an der offenen Tür, die zu einem Raum voll Menschen führte, trafen sie auf Cassandra Wilkins. Kommt rein und legt eure Sachen ab. Wir fangen mit ein paar klassischen Rhythmen an. Cassandra trug eine griechische Tunika und einen Kranz aus Satinrosen. Und in der Hand hielt sie eine vergoldete Panflöte. Aber ja, sieht man ja, alles ist griechisch, absolut griechisch. Sie folgten ihr durch einen langen, nach Räucherwerk riechenden Raum voller Männer und Frauen in wallenden Gewändern. Ruth kennst du ja und das ist Elaine Oglethorpe. Sehr erfreut. Aber ich heiße jetzt Helena Hirth. Ah ja. Entschuldigung, man kommt ja gar nicht mehr mit. Bis später, Mädels. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Heste wird einen orientalischen Tanz mit dem Titel Rhythmen aus Tausend und einer Nacht vorführen. Als Ellen aus dem Schlafzimmer zurückkehrte, wo sie Mantel und Hut deponiert hatte, trat eine hochgewachsene Gestalt mit einem ägyptischen Kopfputz und gewölbten rostroten Augenbrauen auf sie zu. Die berühmte Herausgeberin von Manners, der Zeitschrift, die das Ritz in jedes bescheidene Heim bringt, oder stimmt's etwa nicht? Jojo, Oglethorpe. Du bist wirklich ein schrecklicher Spötter. Freue mich, dich zu sehen. Komm, wir setzen uns in eine Ecke und quatschen. Oh, du einzige Frau, der je mein Herz gehörte. Ja, gut. Sie setzten sich auf ein Sofa zwischen zwei Mansardenfenstern. Wir dürfen gleich Tanz nicht verpassen. Das arme Mädel wäre furchtbar. Aus dem Augenwinkel konnte sie eine Frau sehen, die in grüne Schleier gehüllt tanzte. Das Grammophon spielte César France Symphonie. Eine Frau in grüne Schleier gehüllt begann zu tanzen. Erzähl mir von dir, Jojo. Wie ist es dir ergangen? Lass uns niedersitzen zu Trauermären von der Könige Tod. Ich hab das hier so satt, Jojo. Es ist alles so albern und gewöhnlich. Ich hätte mich nicht überreden lassen, meinen Hut abzulegen. Das hast du getan, damit ich einen Blick auf den verbotenen Wald deines Haares werfen kann. Ach, Jojo, sei doch vernünftig. Wie geht's deinem Mann, Elaine? Oder vielmehr Helena? Ganz gut. Das klingt nicht gerade überschwänglich. Aber Martin macht sich großartig. Er hat schwarzes Haar und braune Augen und seine Wangen werden langsam rosig. Er ist wirklich furchtbar süß. Verschon mich mit dieser Zuschaustellung von Mutterglück, meine Liebe. Gleich wirst du mir noch erzählen, dass dein Baby an einer Schönheitskonkurrenz teilgenommen hat. Was für eine Freude, dich wiederzusehen, Jojo. Ich bin mit meinem Katechismus noch nicht am Ende. Neulich habe ich dich im ovalen Speisesaal gesehen, in Begleitung eines sehr distinguiert wirkenden Herrn mit scharfen Gesichtszügen und grauem Haar. Das muss George Baldwin gewesen sein. Du hast ihn damals doch auch gekannt. Natürlich, natürlich. Wie er sich verändert hat, er sieht jetzt viel interessanter aus als damals, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, ich finde es überaus sonderbar, dass die Frau eines bolschewistischen Pazifisten und Gewerkschafters dort zum Mittag ist. Das ist James eigentlich nicht. Obwohl ich mir irgendwie wünschte, er wäre es. Aber das ist auch etwas, was ich ziemlich satt habe. Genauso wie Ausdruckstanz und Literatur und Radikalismus und Psychoanalyse. Wahrscheinlich habe ich eine Überdosis erwischt. Ja, so wird's wohl sein. Ich glaube, ich werde erwachsen. Ja, das hatte ich schon vermutet. Cassie huschte befangen vorbei. Cassie, du musst mir helfen. Jojo nimmt mich furchtbar auf den Arm. Ich kann mich aber nur kurz zu euch setzen. Ich bin als Nächste dran. Mr. Oglethorpe liest aus seiner Übersetzung der Lieder der Bilitis und ich werde dazu tanzen. Ellen sah zwischen den beiden hin und her. Oglethorpe zog die Augenbrauen hoch und nickte. Diese Nacht ist ein einziger Block aus schwarzer, malender Kälte. Die Hände in den Taschen, den Geruch von Druckerschwärze noch in der Nase, stand Jimmy Hurf auf dem City Hall Square und sah zerlumpten Männern mit weit heruntergezogenen Mützen und beefsteakroten Nacken beim Schneeschaufeln zu. Hallo Jimmy, na, willst du auch mal? Warum nicht denn? Wäre wahrscheinlich besser, als ein Leben als wandelndes Diktiergerät zuzubringen. Im Sommer ist der Job hier allerdings wirklich nicht schlecht. Willst du auf zu Westside? Ich gehe zu Fuß. Ich fühle mich heute Abend so zappelig. Na dann, guten Abend. Jimmy Hurf stemmte sich gegen den Wind den Broadway hinauf. Sein Kinn im Mantelkragen vergraben. An der Houston Street sah er auf die Uhr. Fünfer Gott. Heute ist es wirklich spät geworden. Und weit und breit nichts, wo man einen Drink bekommt. Bei dem Gedanken an die eisigen Blocks, die er bis zu seinem Zimmer würde laufen müssen, wimmerte er innerlich. Hin und wieder blieb er stehen und rubbelte seine gefühllosen Ohren. In seinem Zimmer angekommen, zündete er den Gasofen an und blieb bibbernd vor Kälte davor stehen. Es war ein kleiner, kahler, trister Raum in einem Haus an der Südseite des Washington Square. Die einzigen Einrichtungsgegenstände waren ein Bett, ein Stuhl, ein mit Büchern beladener Tisch und der Gasofen. Als es im Zimmer etwas wärmer wurde, holte er eine umflochtene Flasche Rum unter dem Bett hervor. Er stellte einen Blechbecher mit etwas Wasser auf den Ofen und trank warmen, verdünnten Rum. In ihm tobten alle möglichen namenlosen Qualen. Ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Bald stand er zitternd in dem dunklen Korridor vor ihrer gemeinsamen Wohnung. Er drückte wieder und wieder den Klingelknopf. In einem grünen Morgenrock kam Ellen an die Tür. Was ist los, James? Du hast doch einen Schlüssel. Ihr Gesicht war weich und ein süßer, behaglicher Geruch nach Schlaf umgab sie. Ellie, ich muss mit dir reden. Bist du betrunken, James? Ich weiß jedenfalls, was ich sage. Ich bin furchtbar müde. Er folgte ihr ins Schlafzimmer. Sie streifte die Pantoffeln ab, schlüpfte wieder ins Bett, setzte sich auf und sah ihn verschlafen an. Ich weiß nicht, warum es mir immer so schwerfällt, über irgendwas zu sprechen, Ellie. Wenn ich mich aussprechen will, muss ich mich immer betrinken. Hör ich so laut. Wegen Martin. Ach so, ja. Magst du mich überhaupt noch? Du weißt, dass ich dich sehr, sehr gern habe. Und daran wird sich nie etwas ändern. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich spreche von Liebe. Was immer das ist. Du weißt schon. Ich glaube, ich kann niemanden lange lieben. Es sei denn, er ist tot. Ich bin eine schreckliche Person. Aber es hat keinen Sinn, drüber zu reden. Ich wusste es. Und du wusstest, dass ich es wusste. Ach Gott. Oh Gott. Für mich sieht's wirklich finster aus, ey. Sie zog die Beine an, umfasste sie mit den Händen und sah ihn mit großen Augen an. Bist du denn wirklich so verrückt nach mir, James? Hör zu. Wir lassen uns scheiden. Dann haben wir es hinter uns. Sie sahen einander stumm an, bis ihre Augen brannten. Plötzlich wollte Jimmy nur noch schlafen, sich an nichts mehr erinnern, seinen Kopf in die Schwärze sinken lassen, wie in den Schoß seiner Mutter, damals, als er noch ein Kind gewesen war. Ich gehe nach Hause. Dass uns das alles so um die Ohren fliegen würde, hätten wir nicht gedacht, was? Gute Nacht, James. Aber die Dinge gehen ja gar nicht zu Ende. Wenn ich nur nicht so furchtbar müde wäre. James, machst du bitte das Licht aus? Er tastete sich im Dunkeln zur Tür. Draußen färbte die Dämmerung den arktischen Morgengrau. Die Pfannkuchen fühlten sich auf seiner Gin-verbrannten Zunge angenehm flaumig an. Jimmy Herf saß bei Childs inmitten lärmender, betrunkener Gäste. Verschwommene Augen. Münder, Abendgarderobe und der Duft von Kaffee und gebratenem Speck. Er beugte sich über die Zeitung. Die Zeilen verschwammen und zerflossen wie japanische Blumen. Dann sah er sie wieder scharf und ordentlich ausgerichtet. Ein glatter, schwarz-weißer Kleister für sein ordentliches, schwarz-weißes Gehirn. Einmal musste auf Abwege geratene Jugend einen bitteren Preis für ihr Tun zahlen. Als Kriminalbeamter inmitten der glitzernden, zu Beginn der neuen Saison im frischen Farben erstrahlenden Vergnügungswelt von Coney Island, Dutch Robertson und seine Komplizin, die angebliche Charleston-Banditin, festnahmen. Das Pärchen, dem mehr als 20 Überfälle in Brooklyn und Queens zur Last gelegt werden, wurde seit einiger Zeit von der Polizei beobachtet. Die beiden hatten eine kleine Wohnung mit Kochnische in der Seacroft Avenue 7356 gemietet. Der Verdacht fiel auf sie, als die schwangere junge Frau in das Canarsie Presbyterian Hospital eingeliefert wurde. Das Krankenhauspersonal wunderte sich über Robertsons scheinbar unerschöpfliche Geldmittel. Irgendwie tut es mir leid, dass man die Charleston-Banditen und ihren Freund verhaftet hat. Ich wünschte, sie wären entkommen. Täglich habe ich mich auf die Zeitungsberichte über ihre neuesten Taten gefreut. Die Ärmsten. Und dann auch noch mit einem neugeborenen Kind. Aus dem Golfstromnebel sickert rotes Zwielicht. Ein pulsierendes Messingschmettern, das durch die steif fingrigen Straßen heult, die glasigen Augen der Wolkenkratzer aufreißt, die Fachwerkbeine der fünf Brücken mit roter Bleifarbe bestreicht. Tutende Schlepper unter den fallenden Rauchbäumen im Hafen zu heiß zischendem Leben erweckt. Frühling spitzt unsere Lippen. Frühling macht uns eine Gänsehaut, wächst aus dem Dröhnen der Sirenen ins Gigantische, pflügt mit gewaltigem, furchterregendem Lärm zwischen aufmerksam auf Zehenspitzen erstarrten Häuserblocks durch den zum Stehen gekommenen Verkehr. Ellen lehnte sich im Taxi zurück und schloss die Augen. Auch das Bad und das halbstündige Nickerchen hatten die Erinnerung an den ermüdenden Tag, an den Geruch des Büros, das Zwitschern der Schreibmaschinen, die endlose Abfolge von Phrasen, Gesichtern beschriebenen Papier nicht gelöscht. Bestimmt habe ich Ringe unter den Augen. Der Ampelturm an der Kreuzung zeigte rot. Das Taxi hielt an. Die Fifth Avenue war von einem Bordstein zum anderen mit Taxis, Limousinen und Bussen verstopft. Bin spät dran. Meine Uhr habe ich auch zu Hause vergessen. Die Minuten hingen bleischwer wie Stunden um ihren Hals. An einer Straßenecke sah sie eine Uhr. Viertel vor acht. Naja, was soll's. Er wird warten. Und ich hab's nicht eilig, ihn zu sehen. Wie viele Blocks es wohl noch sind? Weniger als 20. 18. Zahlen sind wahrscheinlich erfunden worden, damit die Menschen nicht verrückt werden. George Baldwin ging in der Hotelhalle auf und ab und zog hastig an seiner Zigarette. Sein ganzer Körper war angespannt wie eine Violinsaite. Er war hungrig, er war randvoll mit Dingen, die er sagen wollte, und er hasste es zu warten. George, als sie eintrat, klar, seidig, kühl und lächelnd, hätte er ihr am liebsten ins Gesicht geschlagen. Ich weiß nur, dass es jeden um den Verstand bringen kann, eine Dreiviertelstunde zu warten. Ich muss es dir erklären. Es ist ein System. Ich habe es im Taxi auf dem Weg hierher durchdacht. Geh doch schon mal hinein und bestell, was du willst. Ich gehe nur kurz zur Toilette. Und für mich bitte ein Martini. Natürlich sollst du gleich dein Martini. Völlig erledigt heute Abend, völlig erledigt. Ärmste. Ellen stand lange vor dem Spiegel, tupfte etwas überflüssigen Puder vom Gesicht und versuchte, einen Entschluss zu fassen. Unvermittelt wandte sie sich mit einem Zucken ihrer allzu weißen Schultern vom Spiegel ab und ging in den Speisesaal. Ach, George, ich bin ausgehungert. Vollkommen ausgehungert. Ja, ich ebenfalls. Und? Ich habe Neuigkeiten für dich. Cecily hat in die Scheidung eingewilligt. Wir werden es diesen Sommer in Paris diskret über die Bühne bringen. Und jetzt will ich wissen, ob du... Lass uns erst essen, George. Wir müssen vernünftig sein. In der Vergangenheit haben wir beide, weiß Gott, genug Blödsinn gemacht. Trinken wir auf die Verbrechenswelle. Sie sah ihn lachend und mit blitzenden Augen an. Er trank sein Glas in einem Zug aus. Bei Gott, Elaine. Elaine, du bist wirklich das Schönste, was es gibt auf der Welt. Während des Essens spürte sie eine eisige Kälte, die wie Novocain langsam in ihre Glieder kroch. Es ist, als hätte ich eine Fotografie von mir an meinen Platz gestellt. Für immer erstarrt in einer Geste. Ein unsichtbares Seidenband aus Bitterkeit legte sich um ihren Hals und würgte sie. Ellen saß aufrecht wie eine Porzellanfigur da. Alles an ihr schien hart zu werden wie Maille. Vor ihr wackelte Georges hölzerner Marionettenkopf sinnlos hin und her. Was ist denn, Elaine? Nichts, George. Mir ist nur plötzlich kalt geworden. Soll ich dir einen Schal bringen lassen? Nein. Und? Ja, was meinst du? Zu was? Na, wenn ich aus Paris zurück bin. Wenn du es aushalten kannst, George, werde ich es wohl auch aushalten. Er erwartete sie an der offenen Tür eines Taxis. Mechanisch drückte sie die Hand, die ihr in den Wagen half. Elaine, jetzt hat das Leben für mich wieder einen Sinn. Oh Gott, wenn du wüsstest, wie leer mein Leben so viele Jahre lang war. Ich habe mich gefühlt wie ein Blechspielzeug, ganz hohl. Lass uns nicht von Spielzeug reden. Nein, nein. Nein, reden wir lieber über unser Glück. Unerbittlich drückte er seine Lippen auf ihren Mund. Aus dem Augenwinkel sah sie durch die vibrierenden Fenster des Taxis wie eine Ertrinkende auf wirbelnde Gesichter, Straßenlaternen, surrende, nickelglänzende Räder. Erdbebenversicherung nennen die das. Was wird Ihnen das schon nützen, wenn der Zorn des Herrn die Stadt ausräuchert? Joe und Skinny wünschten, der Mann, dessen Schnurrbart wie eine Flaschenbürste aussah und der murmelnd und krakeelnd an ihrem Feuer stand, würde endlich weggehen. Sie wussten nicht recht, ob er mit ihnen oder mit sich selbst redete. Ich tue euch nichts. Ich verstehe Kinder. Ich und der Herr, wir mögen Kinder. Ihr habt Schiss, weil ich ein Landstreicher bin, stimmt's? Aber ich will euch mal was sagen. Vor einem Landstreicher braucht ihr nie... Er setzte sich neben die Jungen auf einen Stein. Landstreicher tun euch nichts. Das sind gute Menschen. Der Herr war auch ein Landstreicher, als er noch auf Erden gewandelt ist. mein Freund Gabriel, der Engel, hat mir gesagt, dass es schon oft ein Landstreicher war. Der Landstreicher zog aus der ausgebeulten Tasche seines verschossenen Mantels ein in Zeitungen gewickeltes Päckchen, das er vorsichtig öffnete. Seht mal, ich habe ein Brathähnchen. Hat mir eine alte schwarze Frau gegeben. Ach Gott, ach Gott. Der Landstreicher teilte das Brathähnchen auf und sie begannen zu essen. Sieh dir das doch mal an. Setz dich kurz her und zieh sie dir an, Gabriel. Sieh dir die alte Hure, entschuldige meine Ausdrucksweise, einfach mal an. Erdbebenversicherung. Ja, die werden sie brauchen, was? Wisst ihr, wie lang der Herr gebraucht hat, um den Turm von Babel zu zerstören? 7 Minuten. Und wisst ihr, wie lange der Herr gebraucht hat, um Babylon und Ninive zu zerstören? 7 Minuten. In einem einzigen Block in New York ist mehr Sündhaftigkeit als auf einem ganzen Quadratkilometer von Ninive. Und was meint ihr wohl, wie lange der Herr Zebaoth brauchen wird, um New York und Brooklyn und die Bronx zu zerstören? 7 Sekunden. 7 Sekunden. Jimmy Herf sprang vor dem Lastwagen beiseite. Der Kotflügel streifte den Saum seines Regenmantels. Er blieb für eine Weile hinter einem Hochbahnpfeiler stehen, um sich von dem Schrecken zu erholen. Plötzlich wurde vor ihm der Schlag einer Limousine geöffnet. Mr. Herf! Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Als Herf ganz automatisch einstieg, merkte er, dass es sich um einen Rolls-Royce handelte. Der untersetzte Mann darin mit dem roten Gesicht und dem Derby war Kongo. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Wohin sind Sie unterwegs? Ach, eigentlich nirgendwohin. Dann kommen Sie mit zu mir nach Hause. Ich habe einen sehr guten Koch. Als ich vor vielleicht 20 Jahren nach New York kam, hatte ich einen Freund auf dem Schiff. Mein Freund und ich, wir sind zusammen abgehauen. Und er hat immer gesagt, Armand, du wirst nie weit kommen. Du bist zu faul. Du läufst nur den Mädchen nach. Jetzt ist er mein Koch. Ein erstklassiger Koch. Cordon bleu, ja? Na, das Leben ist komisch, Monsieur Erf. Wie geht's Ihnen heute? Gut. Nein, eigentlich gar nicht gut. Aber das macht nichts. Kongo streckte seine Beinprothese. Morgen gehe ich vielleicht ins Gefängnis. Für 6 Monate. Aber vielleicht auch nicht. Dann haben die sie also schließlich doch noch gekriegt, Kongo? Wegen Anstiftung zu Verbrechen. Aber nicht mehr Kongo, Jake, Monsieur Erf. Nennen Sie mich Armand. Ich bin jetzt verheiratet. Armand Duval, Park Avenue. Was ist aus dem Marquis de Coulommiers geworden? Der war nur für die Geschäft. Dann sieht's für Sie ja ziemlich gut aus. Ja. Wenn ich nach Atlanta muss, was ich nicht hoffe, komme ich nach 6 Monaten zurück als Millionär. Wenn Sie Geld brauchen, Monsieur Erf, dann sagen Sie es. Danke. Aber Geld ist eigentlich nicht das, was ich brauche. Das ist ja das Vertragte. Wie geht's Ihrer Frau? Sie ist so schön. Wir lassen uns gerade scheiden. Es tut mir leid. Heute Morgen hat sie mir die Papiere zustellen lassen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich noch in dieser verdammten Stadt bin. Wir sind da. Ich mache Ihnen erstmal einen Drink. Jimmy Herf lehnte sich in der mit Walnussholz getäfelten Bibliothek in einem hohen spanischen Sessel zurück. Vielleicht kommt in der Hand ein Glas alten Bourbon. Sie werden sehen. Sehr viel Blonde Air. Kongo. Ich meine Armand. Ich schwöre, wenn ich der liebe Gott wäre und bestimmen sollte, wer in dieser Stadt $1 Million macht und wer nicht, dann wären Sie mein Mann. Monsieur Erf, wenn es irgendetwas gibt, irgendwann, was ich für Sie tun kann, Geld oder irgendwas, lassen Sie es mich wissen. Hm? Seit 10 Jahren sind wir sehr gute Freunde. Noch ein? Ja, sehr gerne. Der Unterschied zwischen Ihnen und mir, Armand, ist, dass Sie gesellschaftlich aufsteigen, während es mit mir bergab geht. Beim dritten Glas Bourbon begann Herf zu erzählen. Dampfer war. Kongo hörte die schweren Lippen leicht geöffnet zu und nickte hin und wieder. Und lebte im Ritz. Meine Eltern haben ihr Leben in diesem pompösen babylonischen Zeug zugebracht. Marmor aus Vermont und dunkles Walnussholz und so weiter. Daran kann ich nichts ändern. Frauen sind wie Ratten. Sie verlassen ein sinkendes Schiff. Sie wird diesen Baldwin heiraten, der kürzlich zum Bezirksstaatsanwalt ernannt worden ist. Angeblich wird er gerade zum Bürgermeisterkandidaten der Reformgruppen aufgebaut. Der falsche Glanz der Macht verlockt ihn. Frauen sind ganz verrückt danach. Wenn ich glauben könnte, dass es mir etwas nützt, ich schwöre, ich hätte die Energie, $1 Million zu machen. Aber dieses Zeug befriedigt mich nicht mehr. Ich brauche etwas Neues, etwas anderes. Ihre Söhne werden auch so sein, Kongo. Wenn ich eine anständige Schulbildung bekommen und früh genug angefangen hätte, wäre aus mir vielleicht ein großer Wissenschaftler geworden. Und wenn mein Sexualtrieb stärker ausgeprägt wäre, würde ich vielleicht einen guten Künstler oder einen guten Prediger abgeben. Aber hier sitze ich nun, Herrgott, 30 Jahre alt und will endlich leben. Wenn ich romantisch genug veranlagt wäre, hätte ich mich vielleicht längst umgebracht, nur damit die Leute über mich reden. Ich habe nicht mal die nötige Haltung, um einen überzeugenden Trinker abzugeben. Mir scheint, Sie denken zu viel, Monsieur Erf. Das stimmt, Kongo. Natürlich. Aber was zum Teufel soll ich dagegen machen? Jedenfalls, wenn Sie etwas Geld brauchen, denken Sie an Armand Duval. Noch einen zum Nachspülen? Nein, danke. Ich spüle mich jetzt selbst davon. Adieu, Armand. Adieu, mon ami. Meine liebe Mrs. Hearth, wo sind Sie nur gewesen? Ihr Kleid ist seit einer Woche fertig. Madame Sobrin war hinter einem Vorhang hervorgetreten und begrüßte Ellen unter den neidischen Blicken der anderen Kundinnen, die auf den Sofas des im Stil von Kaiserin Josephine eingerichteten Salons warteten. Ah, meine Liebe, Sie werden sehen. Es ist hinreißend. Ich hatte sehr viel zu tun, wissen Sie. Aber ich werde bald aufhören zu arbeiten. Ah, ça se voit. Il ne faut pas travailler. On peut voir déjà de toutes petites rides. Mais elles disparaîtront. Verzeihung, meine Liebe. Ein fleischiger Arm umschlang ihre Taille. Ellen wich ein wenig zurück. La femme la plus belle de New York. Angelica, Mrs. Hearth's Abendkleid. Ein hohlwangiges Mädchen mit blassblondem Haar kam mit dem Kleid auf einem Bügel herein. Ellen zog ihr graues Schneiderkostüm aus. Ach, Angelica, sieh doch diese Schultern und die Farbe des Haares. Dabei schob sie sich etwas zu dicht heran. Wie eine Katze, die gestreichelt werden will. Das Kleid war blassgrün mit scharlachroten und dunkelblauen Schlitzen. Madame Sobrin kniete mit Nadeln im Mund zu ihren Füßen und steckte den Saum ab. Regardez-moi ça, chérie. Die Schneiderin erhob sich und nahm die Nadeln aus dem Mund. C'est le chef-d'œuvre de la maison, Sobrin. Plötzlich war Ellen heiß. Sie fühlte sich, als wäre sie in ein stacheliges Netz verstrickt. Ich rieche Rauch. Da ist irgendwas. Psst. Die beiden verschwanden durch eine Spiegeltür. Im Arbeitssaal hinter Madame Sobrins Salon sitzt Anna Cohen unter einem Oberlicht und säumt mit raschen, winzigen Stichen ein Kleid. Auf dem Tisch vor ihr türmt sich Tüll, so hell wie Eischnee. Wenn Elmer mich heiraten will, warum nicht? Sie näht mit raschen, winzigen Stichen ihre Zukunft. Armer Elmer, er ist ein netter Kerl, aber so verträumt. Komisch, dass er sich in Mädchen wie mich verliebt. Vielleicht wird er in der Revolution ein großer Anführer. Wenn ich denn seine Frau bin, ist Schluss mit den Partys. Wir könnten ein bisschen Geld sparen und einen kleinen Laden in der Avenue A aufmachen, in guter Lage. La Parisienne Mode. Ich wette, ich bin genauso gut wie die alte Ziege hier. Wenn man sein eigener Boss ist, muss man sich auch nicht mehr mit Streiks und Streikbrechern rumschlagen. Gleiche Chancen für alle. Elmer sagt, es ist nur Gequatsche. Das Einzige, worauf die Arbeiter hoffen können, ist die Revolution. Elmer im Smoking. So groß wie Valentino und so stark wie Dark. Die Revolution ist ausgebrochen. Die Rote Garde marschiert auf der Fifth Avenue. Die Fifth Avenue blutet rote Fahnen. Marschkapellen blitzen. Heisere Stimmen singen auf Jiddisch die rote Fahne. Ah, sieh doch, Elmer! Wählt Elmer Daskin zum Bürgermeister. Und in allen Büros wird Charleston getanzt. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ja, vielleicht liebe ich ihn ja. Nimm mich, Elmer. In dem Traum, den sie näht, winken weiße Finger. Der weiße Tüll strahlt zu hell. Plötzlich greifen aus dem Stoff rote Hände nach ihr. Sie kann ihn nicht abwehren, den roten Tüll, der sich ringsum auftürmt, der sie beißt, ihren Kopf umzüngelt. Das Oberlicht wird von wirbelndem Rauch verdunkelt. Der Raum ist voller Qualm und Geschrei. Anna ist aufgesprungen, dreht sich im Kreis, wehrt mit den Händen den brennenden Tüll ab, der sie umschließt. Ellen steht im Anprobezimmer und betrachtet sich im Spiegel. Der Geruch nach verbranntem Stoff wird stärker. Sie geht eine Weile nervös auf und ab und tritt schließlich durch die Spiegeltür in einen Gang, in dem Kleider hängen, und taucht unter einer Rauchwolke hindurch und sieht mit tränenden Augen in den Arbeitssaal, wo schreiende Frauen sich hinter Madame Sobrin ducken, die den Strahl eines Feuerlöschers auf einen verkohlten Haufen Stoff richtet. Man zieht etwas Stöhnendes darunter hervor. Aus dem Augenwinkel sieht Ellen einen Arm, an dem die Haut in Fetzen hängt. Ein schwarz-rot verbranntes Gesicht. Ein grauenhaft kahler Schädel. Bitte sagen Sie vorne, es ist nichts. Absolut nichts. Ich komme gleich. Ellen rennt mit geschlossenen Augen durch den verrauchten Gang in die reine Luft des Anprobenzimmers. Und dann, als ihre Augen nicht mehr tränen, geht sie durch den Vorhang in den Salon zu den aufgeregten Frauen. Madame Sobrin hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass nichts ist. Absolut nichts. Ein kleiner Schwelbrand in einem Abfalleimer. Sie hat ihn selbst mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Frauen setzen sich wieder auf die Kaiserin Josephine-Sofas. Ellen geht hinaus auf die Straße. Polizisten drängen die Menge der Schaulustigen zurück. Der Krankenwagen fährt vor. Sanitäter eilen mit der zusammengefalteten Tragbare ins Haus. Ellen kann kaum atmen. Warum berührt mich das so? Es ist, als würde ein Teil von ihr mit Mulltüchern verbunden und auf einer Bahre weggebracht. Ist sie schlimm verbrannt? Sie wird's überleben, aber für eine Frau ist das übel. Ellen bahnt sich einen Weg durch die Menge und eilt zur Fifth Avenue. Warum regt mich das so auf? Jemand hat Pech gehabt. Sowas passiert doch jeden Tag. Unschlüssig steht sie an einer Ecke. Wagen und Gesichter flackern lärmend vorbei. Ein junger Mann mit einem neuen Strohhut mustert sie aus dem Augenwinkel und ist kurz davor, sie anzusprechen. Sie geht schnell an ihm vorbei, überquert die Avenue und wendet sich uptown. Schon 7:30? An der nächsten Ecke winkt sie einem Taxi. Zum Algonquin, bitte. Ich bin 8:00 mit Richter Schermeyer und seiner Frau zum Essen verabredet. Ich hätte nach Hause fahren und mich umziehen sollen. George wird wütend sein, wenn er mich so sieht. Er will mich immer vorzeigen. Herausgeputzt wie ein Weihnachtsbaum. Herrgott, wie eine wandelnde, sprechende Puppe. Sie lehnt in der Ecke des Taxis und schließt die Augen. In ihr ist eine schreckliche, müde Leere. Und wenn ich nun so schrecklich verbrannt worden wäre wie das Mädchen, für den Rest meines Lebens entstellt? Wahrscheinlich kann sie eine Menge Geld aus der alten Sobrin rauspressen. Der Beginn einer Karriere. Und wenn ich mich nun von dem jungen Mann mit der hässlichen Krawatte hätte ansprechen lassen. Wir hätten an einem Limonadenstand einen Bananasplit gegessen und miteinander geflirtet, wären mit dem Bus uptown und dann wieder downtown gefahren. Er hätte sein Knie gegen meins gedrückt und mir den Arm um die Taille gelegt. Und später hätten wir in einem dunklen Eingang ein paar stürmische Zärtlichkeiten ausgetauscht. Es gäbe so viele Leben zu leben, wenn es dir nur egal wäre. Was müsste dir egal sein? Die Meinung der anderen. Geld, Erfolg, Gesundheit. Warum kampierst du denn heute Nacht nicht hier, Jimmy? Bob. Die werden doch nach und nach verschwinden, dann kannst du auf dem Sofa schlafen. Nein, danke. Aber es wäre doch viel besser, wenn du den Frühzug nehmen würdest. Ich werde gar keinen Zug mehr nehmen, Bob. Wie, was? Darf ich den Herrn ein bisschen Gin servieren? Oh Gott, Entschuldigung. Wessen Beerdigung wird hier gerade gefeiert? Ich hätte gegen einen Tropfen Gin nichts einzuwenden, Toni, aber ich muss gleich weiter. Bis dann, Bob. Bis dann, geheimnisvoller Reisender. Und schick uns deine neue Adresse, hast du gehört? Jemand drückte Herve ein Glas Gin in die Hand. Eine junge Frau trat zu ihm. Wir haben über dich gesprochen, Ginny. Wusstest du, dass dich ein Geheimnis umgibt? Du stehst im Verdacht, der Bubikopf-Bandit zu sein. Warum schlägst du nicht deine Verbrecherlaufbahn ein, Jimmy? Woher weißt du, dass ich das nicht schon längst Die junge getan Frau habe? Legte ihm den Arm ich um die Taille. Ich komme auch zum Prozess. Ganz bestimmt. Oho. Etwas Geheimnisvolles ist im Herve nahm die Hand der jungen Frau und begann mit ihr zu tanzen. Er tanzte mit ihr durch den Raum bis zu der Tür, die zum Flur führte, öffnete sie und tanzte mit der Frau hinaus. Mechanisch bot sie ihm ihren Mund zum Kuss dar. Er küsste sie rasch und griff nach seinem Hut. Gute Nacht. Auf der Straße atmete er tief durch. Er fühlte sich glücklich. Glücklicher, als mich alle Greenwich Village Küsse machen könnten. Jimmy griff nach seiner Uhr. Ach, die habe ich ja versetzt. Er ging auf der 23rd Street in Richtung Westen und lachte in sich hinein. Als er sich dem Fluss nähert, wird die Luft milchig von Nebel. Er hört dumpfe, weiche, ferne Dampfersirenen. Lange sitzt er in dem schmuddeligen, trüb beleuchteten Wartesaal und wartet auf die Fähre. Er raucht vergnügt, er denkt nicht an Vergangenes. Es gibt keine Zukunft. Nur den nebligen Fluss und die hochaufragende Fähre mit ihrer Reihe von Lichtern, die wie das Lächeln eines Negers aussieht. Ein alter Mann öffnet den Durchgang auf die Fähre. Vielleicht habe ich eine Amnesie, irgendeine Krankheit mit einem langen griechischen Namen. Vielleicht werden Sie mich beim Bärenpflücken im Hoboken-Tunnel finden. Noch immer sucht er nach einer Erklärung für seine gute Laune. Betrunken bin ich jedenfalls nicht. Vielleicht bin ich verrückt geworden. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Mit ihm ist noch ein Pferdefuhrwerk an Bord. Ein altersschwacher Karren voller Blumen. Töpfe mit roten und rosaroten Geranien. Nelken, Steinkraut, Moosröschen, blauen Lobelien. Im leeren, dunklen Nebel über dem Fluss gähnt plötzlich der Anleger. Herve eilt durch die schwach beleuchtete Höhle und hinaus auf die nebeltrübe Straße. Dann geht er eine Steigung hinauf. Nichts als Nebel und die Reihe der verschwommenen Bogenlampen. Er geht weiter, findet Freude am Atmen, am Pochen des Bluts in seinen Adern, am Schritt seiner Füße auf dem Pflaster. Nach und nach löst sich der Nebel auf. Von irgendwoher sickert das Perlmuttlicht des Morgens in die Dunkelheit. An einer Kreuzung, wo das Warnlicht noch blinkt, ist eine Tankstelle und gegenüber steht ein Imbisswagen. Lightning Bug. Mit Bedacht gibt Jimmy seinen letzten Vierteldollar für ein Frühstück aus. Jetzt habe ich noch 3 Cent. Mal sehen, ob sie mir Glück oder Pech bringt. Draußen hat gelb und schimmernd ein riesiger Möbelwagen angehalten. Können Sie mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Ein rothaariger Mann sitzt am Steuer. Wie weit wollen Sie denn? Ich weiß nicht. Ziemlich weit. Manhattan Transfer. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Dos Passos. Neu übersetzt aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Teil 4. Die Rollen und ihre Sprecher. Erzähler Stefan Konarske. Alan, jetzt Mrs. Herve, Maren Eggert. Jimmy Herve, Max von Pufendorf. George Baldwin, Ulrich Mattes. John Oglethorpe, Ulrich Nöten. Congo Jake alias Armand Duval, Mark Hosemann. Dutch Robertson, Axel Prahl. Francie, Nele Rosetz. Anna Cohen, Lisa Hirdina. Alma Duskin, Alexander Kuhn. Madame Souberin, Imogen Kogge. Prophet, Wolf-Dietrich Sprenger. Und viele andere. Tenor, Saxophon, Klarinette und Flöte, Steffen Weber. Trompeten, Valentin Garvey. Kontrabass, Paul Cannon. Drumset und Perkussion, Jean-Paul Höchstädter. Klavier, Hermann Kretschmar. Regieassistenz, Cordula Dickmeis und Benjamin Christ. Besetzungsbüro, Nana Rademacher. Musikaufnahme, Rainer Schwarz. Wortaufnahme, Martin Eichberg, Andreas Meinetzberger, Achim Fell und Philipp Adelmann. Ton und Technik der Montage und Mischung, Andreas Völzing, Sonja Röder und John Krohl. Komposition Hermann Kretschmar. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann und Hermann Kretschmar. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2016.